Sie hören Geschichte Porträt Bayern Fürsten, Rebellen und ein Märchenkönig. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont. Fünfzehn Jahrhunderte Bayern. Bereits im frühen Mittelalter beginnt die Geschichte dieses einzigartigen Landes. Sie handelt von reichen Städten, prächtiger Kunst, klugen wie eitlen Königen, religiösen Konflikten und vielen harten Brüchen. Landesporträt vor 236 Jahren. Kreuz und quer durch Bayern. Von Isabella Huber. In den 1780er Jahren streift der Aufklärer Johann Petzl durch seine bayerische Heimat. Er will Sittlichkeit und Volkscharakter erkunden und findet allerorts Gründe zum heiteren Lästern. Die Wiener haben in sich gekrallt und beschlossen, dass Johann Petzl einer der ihren ist und deshalb die Petzlgasse im 17. Bezirk nach ihm benannt. Es gibt auch ein Petzlpark und einmal war ein Bad nach ihm benannt. In seiner Heimat Bayern ist er ein großer Unbekannter. Vielleicht hat man ihm seine antiklerikalen Schriften nicht verziehen, sein Auftreten für die Aufklärung. Sein bekanntestes satirisch-bissiges Buch »Reise durch den bayerischen Kreis« wurde 1784 veröffentlicht, als er bereits in Wien lebte. Am 30. November 1756 kommt Johann Petzl im Schlafzimmer über der Backstube zur Welt. Der stolze Vater, ein Klosterbäcker vor dem Herrn, wird dem zuständigen Mönch von seinem klugen Sohn erzählt haben. Johann darf auf die klostereigene Grundschule gehen. Die allgemeine Schulpflicht wird in Bayern erst 1802 eingeführt. Und danach besucht der intelligente Junge das Gymnasium zu Freising. Umsonst ist der Tod, sagen die Bayern. Ganz für lau zahlen die Benediktiner von Mallersdorf das Schulgeld für den kleinen Petzl nicht. Mönch soll er werden und Priester, was eine Ehre ist und eine andere Hausnummer als Bäckergeselle. Aber der Plan liegt Johann nicht. Zwar geht er 1775 als Novize ins Kloster, weniger aus Frömmigkeit als aus Pflichtgefühl, aber schon bald verlässt er dieses freiwillig und schreibt sich als Jurastudent in Salzburg ein, vor allem weil die Universität als vergleichsweise liberal gilt. Petzl hält sich nicht lange mit Vorlesungen auf, sondern beginnt mit der Schriftstellerei. Mit den Briefen aus dem Noviziat schreibt er sich den Frust von der Seele und bekommt einigen Ärger, obwohl er die drei Bände unter Pseudonym veröffentlicht. Sie werden im Kurfürstentum Bayern sofort verboten. Wohl aufgrund gerichtlicher Untersuchungen zieht Petzl nach Zürich. Er arbeitet als Zeitungsredakteur und übersetzt für den Verlag Aurel Füssli französische Reiseliteratur, die ein beliebtes Genre ist, vor allem in Briefform. Der Reisende berichtet nach daheim von seinen Erlebnissen. So beginnt denn auch Johann Petzls Reise durch den bayerischen Kreis von 1784 mit einem Vorwort an einen Freund. Es ist Laune, Karl. Ich gestehe Ihnen, es ist Grille, dass ich mich entschlossen, eine Weile in Bayern herumzuschweifen. Sie entstand durch die wunderbaren Nachrichten, die man seit einiger Zeit aus diesem Lande zu hören gewohnt ist. Verdienstvoller als eine Reise ins Heilige Rom sei eine Wallfahrt nach Bayern allenthalben, und er würde sich befleißigen, so viel Kenntnis von diesem Erdstrich einzuholen, als einem Wanderer à la York möglich ist. Erwarten Sie keine umständlichen Topografien, keine Register von Klöstern, Schlössern und Gasthäusern, keine Inventarien von Kirchenschätzen, notiert Petzl. Nur was ich über Sittlichkeit, Aufklärung und Volkscharakter aufhaschen kann, soll hauptsächlich mein Gegenstand sein. Erste Station Passau. Unwitziges Völklein. Passau gefällt ihm. Der Ort ist nicht so ganz unansehnlich, die Passauer lebhaft und guten Humors. Und wäre die Stadt nicht so sehr mit Pfaffen angefüllt, so würde die Stadt kein unwitziges Völklein beherbergen. Leider neigen die Geistlichen dazu, nicht nur zu predigen, sondern auch zu herrschen. Entschädigt werde der Tourist von der schönen Passauerin, weil die hiesigen Mädchen doch wirklich sehr hübsch sind und ihre Reize durch interessante Kleidung noch mehr erheben. Ein Käppchen aus Samt, ein weißes Sommerröckchen. Witz und Geist abgerechnet haben die Mädchen von Passau schon viel Ähnlichkeit mit den berühmten Linzerinnen. Alles sei wohlfeil, Handel, Schifffahrt, das Publikum gemischt, der Domherr und sein Gefolge, Pensionisten, Studenten, Handwerker, alles da, was eine Stadt an zwei Flüssen brauche. Ein Nahrungszweig ist auch der Maria-Hilfberg, amüsiert sich der Spötter. Ein hölzernes Marienbild, das Tränen weine, über das man kein weiteres Wort verlieren muss, weil auch der bischöfliche Hof über den heiligen Hokuspokus lache. Aber der jährliche Zulauf von einigen tausend Wallfahrern ist eine Ressource für die Bierbrauer, Bäcker und Fleischhacker, und so drückt man ein Auge zu über die weinende Madonna von Passau. Zweite Station, Straubing. Etwas mehr Geist. Eine Tagesreise mit der Postkutsche entfernt liegt Straubing, eine Stadt, in der sich Petzl einmal mehr für das andere Geschlecht begeistert. Die Mädchen von Straubing sind durchgehend sehr schön. Sie haben etwas weniger Fett als die Passauerinnen und etwas mehr Geist. Was die niedlichsten und nettesten Bauernmädchen von ihm halten, ist nicht zu erfahren, aber dass sich ein Besuch für jeden lohnt, der gerne und gut speist. Die Lebensmittel sind in sehr geringem Preise hier. Die Stadt steht mitten in dem besten Kornmagazin. Das Vieh hat gute Weide. Die Donau gibt vortreffliche Karpfen, die ins ganze Land verführt werden. Und? Auch ist das 10. Haus in der ganzen Stadt allemal ein Wirtshaus, und selten trifft man eines leer an. Dritte Station, Regensburg. In sich selbst vertieft. Weniger vergnüglich geht es in Regensburg zu, das den Ruf hat, eine finstere, melancholische und in sich selbst vertiefte Stadt zu sein. Die Reichsstadt biete 15.000 Einwohnern und viel Spießbürgerei, sei aber, was die Qualität der Gebäude angehe, ein bisschen in die Jahre gekommen. Ein Lob verdiene der Herr Fürst von Thurn und Taxis, weil er notorisch einer der liebenswürdigsten deutschen Fürsten sei und sich eines Fürsten passend verhalte. Er gibt Pferderennen, Freischießen, Bälle, Schlittenfahrten, Musiken, kurz, er verwendet sein großes Vermögen auf eine eines Fürsten würdige Art an. Er lässt das Publikum mitgenießen. Über die steinerne Brücke verlässt er die Stadt und überschreitet eine Landesgrenze. Adieu Pfalz, willkommen auf kurfürstlich-bayerischem Boden. Und sofort bemerkt er den auffälligen Hass der Bayern gegen die Oberpfälzer oder Pfälzler, wie die Bayern es sprechen. So dass der Name beinahe ein Schimpfname ist. Liegt es an der Mundart? Ich habe mich bemüht, die Quelle dieses Hasses aufzuspüren, aber ich konnte nichts Zuverlässiges darüber erfahren. Nur, dass sich die Sitten sehr von den Bayern unterscheiden, was sich auch in einer kulinarischen Vorliebe manifestierte. Erdäpfel, die die Pfälzer auf hunderterlei Arten in Pasteten, Klöße, Brei, Salate zu verwandeln wissen. Vierte Station, Landshut. Eifrig katholisch. Über die Landshuter berichtet Johann Petzl, sie seien sehr eifrig katholisch. Die Hälfte der Stadt sei bis zur Isarbrücke dem Freisinger Dom unterstellt, die andere höre auf den Regensburger Bischof. Nun fügt es sich manchmal, dass wegen einem Heiligen in der Diözese Freisingen Fasttag ist, im regensburgischen Sprengel aber nicht. Um das heilige Kirchengebot nicht zu brechen und doch ihren Appetit zu stillen, gehen die Landshuter an solchen Tagen über die Brücke, stopfen sich unter Regensburger Kirchendisziplin mit ruhigem Gewissen die Bäuche voll und kehren abends wieder unter den Gehorsam ihres Bischofs zurück. Fünfte Station, Ingolstadt. Klein, arm, ohne Noblesse. Ingolstadt ist eine Enttäuschung für den ehemaligen Jurastudenten. Hat er sich doch viel von dem Besuch der dortigen Hochschule versprochen, immerhin der ältesten Bayerns. Die Universität ist alt und, wie man sagt, sehr reich. In vorigen Zeiten war sie weit und breit berühmt. Man investiere, heuere Professoren an, baue Fakultäten auf. Allein es nütze nichts. Die Zahl der Studenten stagniere, denn der Hauptfehler steckt darin, dass die Universität in Ingolstadt ist. Der Ort ist klein, arm, ohne Noblesse, ohne Theater, sogar ohne Buchhandlung. Wer studieren und etwas von der Welt erfahren wolle, sollte nach Wien, Prag, Salzburg, Innsbruck oder wenigstens Würzburg gehen. Sechste Station, Augsburg. Sehr heruntergekommen. In Augsburg werde man wohl erst in ein paar hundert Jahren studieren können, lästert der Wanderer Petzel. Ansonsten sei der Ort immerhin groß und schön, wenngleich von seinem ehemaligen Reichtum und Ansehen sehr heruntergekommen, hält er fest. Die Patrizier herrschen ziemlich unumschränkt, aber auch sanft und gelinde. Man nehme sich ein bisschen wichtig in Augsburg, regle die halbe Stadt ab, wenn der Magistrat tagt, was Petzel allenfalls dem Staatsrat in Wien oder Berlin zugestehen würde. Vom Bierbrauen verstehen die Augsburger wenig, und auch mit dem viel gerühmten Religionsfrieden der Stadt ist es nicht weit her, was auch immer die Augsburger dagegen sagen und schreiben mögen. Die Katholiken seien frommer als in anderen Städten, weil sie unter der Kontrolle der Protestanten stünden. Die Protestanten seien weniger hitzig, aber eine Durchmischung der Religionsgemeinschaften gebe es nicht. Um hier einige erträgliche Gesellschaften von beiden Parteien genießen zu können, muss man seine Religion gänzlich verleugnen und sich eher für einen Türken, Heiden oder Juden ausgeben. Siebte Station, München. Große, weite Lücken. Am Ende seines Buches empfiehlt Johann Petzel einen Abstecher nach München. Die Stadt ist eine der schönsten in ganz Deutschland, das gesteht ihr jeder zu. Der Umkreis der Gemeinde betrage 5.800 Gemeindeschritte. Sie bestehe aus 1.676 Häusern und Gebäuden mit 8.829 Feuerstellen. In den Straßen gäbe es 600 Laternen. Aber manchmal steht es mit dieser Beleuchtung wie mit der Aufklärung im Lande. Es gibt große, weite Lücken und tiefe Finsternisse. 37.840 Seelen lebten in München bequem und frei. Der Kurfürst Karl Theodor sei fromm, baue Gärten und Paläste, fördere Kunst, Konzerte und Theater. Der Hofstaat lebt in großem Luxus, halte sich Hofpfarrer und Mätressen, besuche Andachten und Freudenhäuser. Die Bürger seien sehr wohlhabende Leute, ob sie es schon nicht gestehen wollen. Und für den Pöbel finde sich immer Gelegenheit, sich genug für einen Krug Bier zu erbetteln. Und bei diesem ist er sich in seinen Augen reich genug. Nach der Reise. Spätestens im Frühjahr 1784 verließ Johann Petzel seine bayerische Heimat für immer und lebte bis zum Tod in Wien. Er fühlte sich vom aufgeklärten Absolutismus Josephs II. Angezogen und arbeitete als Bibliothekar beim Grafen Wenzel Anton Kaunitz. Er besuchte Salons und Freimaurerlogen und galt gar als eine Art Voltaire. Der Sohn eines Bäckers aus Mallersdorf war hochgeachtet in der Weltstadt Wien. Seine Literatur verlor mit der Zeit jedoch an beißender Schärfe. Erstes Kapitel, Anfänge, frühe Jahre, 555 bis 1180. Zwischen dem Main im Norden und den Alpen im Süden bilden sich ein eigenes Volksrecht und ein Dialekt heraus. In Bamberg wird ein Dom und in Regensburg gleich ein Weltwunder errichtet. Und es taucht ein Geschlecht auf, das die Geschichte des Landes jahrhundertelang prägen wird, die Wittelsbacher. Bajuwaren, die Zeit der Dickschädel. Von Katrin Feuerstein-Prasser. Im Mittelalter entwickeln sich die an Donau und Isar siedelnden Gruppen zu einem Volk mit eigenem Dialekt. Obwohl ihr Stammesherzogtum später wieder zerfällt, bleibt die Erinnerung an ein gemeinsames Haus Bayern wach. Mir san mir. Der kurze Satz sagt schon viel über das typisch bayerische Lebensgefühl, über diese Mischung aus gesundem Selbstbewusstsein, Traditionsverbundenheit, Originalität und Heimatliebe. Wenn man der ältesten Landesbeschreibung glauben darf, die Bischof Arbeo von Freising um 770 verfasst hat, dann waren die Bajuwaren schon im frühen Mittelalter gute Patrioten. Lieblich anzusehen, reich an Wäldern, wohlversehen mit Wein. Es besaß Eisen in Hülle und Gold, Silber im Überfluss. Seine Männer waren hochgewachsen und stark, auf Nächstenliebe und Sitte gegründet. Steckt also die Verbundenheit mit Land und Leuten tief in den bayerischen Genen? Tatsächlich nahm man lange Zeit an, es habe so etwas wie Urbayern gegeben, einen festen Stamm, der das während der Völkerwanderung von den Römern verlassene Land an Donau, Lech und Isar eingenommen habe. Dabei sollte es sich um die Bäuer gehandelt haben, die aus Böhmen stammen und zu Bajuwaren wurden. Doch die archäologische Forschung hat die These von den Urbayern unzweifelhaft widerlegt. Auf Friedhöfen aus dem 5. bis 8. Jahrhundert fanden Wissenschaftler die sterblichen Überreste von Angehörigen vieler Stämme wie Thüringer, Goten, Awaren, Langobarden, Alamannen und Franken, die offenbar friedlich zusammengelebt haben. Archäologen sind entlang der westlichen Donau bis nach Manching in Oberbayern auf Spuren der Bäuer gestoßen, die jedoch keine separate Gruppe bildeten. Mittlerweile steht fest, dass auch die Römer das Land nicht vollständig verlassen hatten. Aus diesem Völkergemisch ist Ende des 5., Anfang des 6. Jahrhunderts der Stamm der Bajuwaren entstanden. Ob tatsächlich die Bäuer die Namensgeber waren, ist umstritten. Die typisch bayerische Prägung, wie wir sie heute kennen, ist also kein vorgegebenes Erbe, sondern das Ergebnis einer langen Entwicklung. Sie wurde von der Kirche und ihren Klöstern, aber auch von Herzögen und dem Adel maßgeblich beeinflusst. Zwar waren die ursprünglich keltischen Bewohner der Region in der Römerzeit christianisiert worden, aber heidnische Vorstellungen lebten weiter. Erst die Mission meist iro-schottischer Mönche im 7., 8. Jahrhundert änderte das allmählich. Unter ihrem Einfluss gründeten bajuwarische Adelige zahlreiche Klöster mit enormer Strahlkraft. Sie wurden zu großen Wirtschaftsbetrieben, die viele Landarbeiter und Handwerker beschäftigten. Gleichzeitig entwickelten sich die bayerischen Klöster mit ihren Bibliotheken zu Zentren von Kultur und Bildung, die nicht nur den Mönchen offen standen. Bayern wurde damit von Anfang an durch die Klöster geprägt und der römisch-katholische Glaube ein Teil der bayerischen Identität, was sich in Erziehung, Volksfrömmigkeit und Festkultur niederschlug. Daraus entstand schließlich das als typisch bayerisch wahrgenommene Selbst- und Sonderbewusstsein. Die genauen Anfänge der Bajuwaren verschwinden mangels schriftlicher Quellen im Dunkel der Völkerwanderung. Die erste Erwähnung findet sich in der Geschichte der Goten, des römisch-gotischen Gelehrten Jordanes von 551. Darin stellt er allerdings nur fest, dass das Gebiet der Alamannen im Osten von den Bajuwaren besiedelt wird. Abweisend äußert sich hingegen Venantius Fortunatus, späterer Bischof von Poitiers, der zwischen 565 und 571 während einer Pilgerreise nach Augsburg kam. Du kommst nach Augsburg, wo Wertach und Lech zusammenfließen. Wenn dann der Weg frei ist und dir nicht der Bayer entgegentritt, so ziehe über die Alpen. Mitte des 6. Jahrhunderts betraten die Bajuwaren folglich die Bühne der Geschichte. Ihre Unabhängigkeit hatten sie schon verloren, nachdem sie Jahrzehnte zuvor unter die Oberherrschaft des expandierenden Frankenreichs geraten waren. Ein Frankenkönig war es auch, der um 555 mit Garibald den ersten Herzog einsetzte und damit das bayerische Stammesherzogtum begründete. Garibald, der sich zum christlichen Glauben bekannte, entstammte dem vermutlich fränkischen Geschlecht der Agilolfinger, das enge Verbindungen zum südlichen Donauraum unterhielt. Damals begann man im Raum Regensburg mit der bis zum 8. Jahrhundert stufenweise Aufzeichnung des ältesten bayerischen Volksrechts, der Lex Bajuwariorum, die bis 1180 galt. In diesem Gesetzbuch werden in 23 Artikeln sowohl die Rechte der einzelnen Stände, Klerus, Herzog, Adel, Freie und Knechte, festgelegt, als auch die Bestimmungen des Straf-, Prozess- und Privatrechts. Ferner heißt es, der Herzog, der dem Bayernvolk vorsteht, war immer aus dem Geschlecht der Agilolfinger und muss es immer sein. Die Lex Bajuwariorum ist auf Latein verfasst, enthält aber auch bajuwarische Fragmente. Trotzdem ist es schwierig, den frühbayerischen Dialekt zu erfassen, dazu fehlt das gesprochene Wort. Es lässt sich nur sagen, dass er sich zunächst kaum vom Alemannischen unterschied und sowohl alte romanische als auch neue germanische Ausdrücke beinhaltete. Herzog Garibald und seinen Nachfolgern gelang es, Bayern trotz fränkischer Oberherrschaft zu einem recht eigenständigen und selbstbewussten Volk zu machen. Allerdings war es gerade dieses bayerische Selbstbewusstsein, das schließlich das Ende des Stammesherzogtums heraufbeschwor. Herzog Tassilo III., ein bayerischer Dickschädel, strapazierte die Geduld Karls des Großen aufs Äußerste, als er die fränkische Oberhoheit unbedingt abschütteln wollte. Dass er sich 787 weigerte, auf dem Reichstag zu erscheinen, war bereits ein erstes Signal. Als noch herauskam, dass er sich mit den Awaren gegen den Frankenkönig verbünden wollte, war das Maß voll. Karl setzte den Widerspenstigen kurzerhand ab und verbannte ihn ins Kloster, die damals übliche Art der Gefängnisstrafe. Kurz vorher ließ er folgenden Passus in die Lex Baiovariorum aufnehmen. Sollte der vom König eingesetzte Herzog so kühn und hartnäckig sein, so leichtsinnig frech und aufgeblasen, so übermütig und rebellisch, dass er einen Befehl des Königs missachtet, so solle des Geschenks des Herzogtums verlustig gehen. Das besiegelte 788 das Ende des bayerischen Stammesherzogtums, fortan ging Bayern im Frankenreich auf. Mit dem Niedergang der Karolinger konnte das Herzogtum im 10. Jahrhundert wiederbelebt werden, bis im späten Mittelalter die Wittelsbacher dazu übergingen, das Land nicht dem Erstgeborenen zu vererben, sondern unter den Söhnen aufzuteilen. Zwar hatte Kaiser Friedrich Barbarossa 1158 per Reichsgesetz verfügt, dass Herzogtümer nicht geteilt werden dürfen. Trotzdem entstanden zwischen 1255 und 1392 drei Teilherzogtümer mit den Residenzen Ingolstadt, Landshut und München. Gleichwohl blieb das Bewusstsein eines gemeinsamen Hauses Bayern bestehen. Als 1505 Ingolstadt und Landshut an München zurückfielen, war Albrecht IV. So klug, den neuen Stand der Dinge rechtlich abzusichern und die Einheit Bayerns mit dem Primogeniturgesetz von 1506 fortan zu garantieren. Das Fundament der bayerischen Eigenständigkeit, das die Agilolfinger gelegt hatten, erwies sich damit als äußerst stabil. Bis heute. Mir san mir. Endzeitstimmung. Vom Tod umgeben. Von Kai-Peter Jankrift. Am Beginn des neuen Jahrtausends fürchtet König Heinrich II. Um sein Seelenheil und lässt im Bistum Bamberg einen Dom errichten. Viele Bauern ringen derweil täglich verzweifelt um ihr Überleben. Düstere Endzeitstimmung herrscht, als König Heinrich II. In Bamberg beginnt, ein steinernes Zeugnis für sein Seelenheil und die Ewigkeit zu errichten. Im Jahr 1004 legt der letzte Ottone auf dem Hochgelände der Babenburg den Grundstein zum Bau des ersten Bamberger Doms. Diesen Ort, so betont der Geschichtsschreiber und Bischof Dietmar von Merseburg, liebt König Heinrich seit Kindesbeinen, weshalb er seiner Gemahlin Kunigunde die Babenburg als Morgengabe geschenkt habe. Drei Jahre später, im November 1007, erklärt Heinrich auf der Synode von Frankfurt, niemand anderes solle ihn und seine kinderlose Frau beerben als Christus höchst selbst. So gefühlsgeballt und überzeugend inszeniert sich der gläubige Herrscher in Frankfurt, dass ihm die versammelte Geistlichkeit die bis dahin umstrittene Gründung des Bistums Bamberg gestattet. Denn dafür werden die beiden Bistümer Würzburg und Eichstätt größere Besitzungen opfern müssen. Nach nur achtjähriger Bauzeit erhält der Bamberger Dom am 6. Mai 1012 die Weihe. Es ist zugleich der Geburtstag König Heinrichs. Das imposante Gotteshaus misst eine Länge von 75 Metern und besitzt an seiner Ostseite zwei Türme. Es ist ein Monument gegen den Untergang der Welt. Nicht wenige Geistliche fragen sich in jener Jahrtausendwende ängstlich, ob der Tag des jüngsten Gerichts und das Ende der Welt unmittelbar bevorstehen. Schließlich prophezeit die biblische Offenbarung des Johannes nach einer 1000-jährigen Herrschaft Christi den Entscheidungskampf gegen Satan, den Antichristen. Wie weit die Ängste verbreitet sind, zeigt die Bamberger Apokalypse, eine prunkvoll bebilderte Handschrift mit Motiven aus dem Buch der Offenbarung. Das Werk, das zwischen 1000 und 1020 auf der Bodenseeinsel Reichenau angefertigt wurde, ist ein Geschenk Heinrichs an sein neues Bistum. Umstritten ist gleichwohl, wann genau die 1000 Jahre christlicher Herrschaft enden. Auf ein präzises Datum will sich niemand festlegen, schon weil der julianische Kalender als zu vage gilt. Kein Geistlicher traut sich, öffentlich ein bestimmtes Jahr zu verkünden. Zumal jede falsche Vorhersage die Kirche in Erklärungsnot brächte, was dem Glauben nicht dienlich wäre. Über derartige religiöse Mathematik machen sich die schätzungsweise 170.000 Menschen, die zu jener Zeit in Bayern leben, ohnehin nur sehr wenig Gedanken. Die Bauernfamilien sind tagtäglich in ihrem kargen Dasein mit den schrecklichen Reitern der Apokalypse konfrontiert. Diese bringen dem Buch der Offenbarung zufolge Krieg, Tod, Hunger und Seuchen mit sich. Viele Menschen sterben jung. Etwa jedes dritte Kind erlebt ungeachtet des Standes nicht einmal das vierte Lebensjahr. Mehr als jedes zweite kommt vor dem Erwachsenenalter um. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben, heißt es demgemäß in einem Choral, der dem 912 verstorbenen Mönch Notger dem Stammler aus dem Kloster St. Gallen zugeschrieben wird. Anfang des 11. Jahrhunderts sind die allermeisten Menschen in Bayern unfreie Bauern. Gemäß dem Lehensprinzip müssen sie einen erheblichen Teil ihrer Ernte an die Grundherren abtreten, die ihnen das Land zur Bewirtschaftung überlassen. Des Weiteren verlangt die Kirche als eine Art Steuer ebenfalls einen Teil der Ernte, den berühmten Zehnten. Dafür verspricht der Lehensherr seinen Bauern und ihren Familien bewaffneten Schutz vor Übergriffen, ein Versprechen, das gleichwohl viel Vertrauen braucht. Nach all den Abgaben bleibt den Bauern selbst nur noch höchst wenig von der Ernte übrig. Einen Teil des Getreides legen sie zudem als Saatgut zurück oder verfüttern es an ihre Tiere. Der karge Rest muss zur Ernährung reichen. Auf ihrem Speiseplan steht nicht viel mehr als Brot und ein fade schmeckender Getreidebrei. Salz ist teuer und exotische Gewürze sind für die Bauern unerschwinglich. Regelmäßig führen Missernten zu Hungersnöten. Zwischen dem 9. und 11. Jahrhundert kommt es in Bayern immer wieder zum gefürchteten Antoniusfeuer. Es handelt sich um Massenvergiftungen durch vermahlenes Mutterkorn. Dabei verengen sich die Blutgefäße, was die Durchblutung gefährlich stört, bis einzelne Gliedmaßen absterben. Das Gift des Mutterkorns ruft auch Wahnvorstellungen hervor, die einem LSD-Rausch ähneln. Auf diese Weise erleben unzählige Menschen in Bayern des 11. Jahrhunderts die Schrecken des Weltuntergangs vor ihrem geistigen Auge. Regensburg, das Weltwunder des Mittelalters. Von André Weikart. Die steinerne Brücke über die Donau ist ein ingenieurtechnisches Meisterwerk und Symbol der Blüte von Bayerns erster Hauptstadt. Manche sagen, bei ihrem Bau habe der Teufel mitgemischt. München ist noch gar nicht gegründet, da macht man sich Mitte des 12. Jahrhunderts im reichen Regensburg daran, ein Bauwerk zu errichten, wie es das Mittelalter noch nicht gesehen hat. Eine steinerne Brücke soll, gestützt auf 16 mächtige Pfeiler, die Donau überspannen. 330 Meter misst das architektonische Weltwunder schließlich, das bis heute überdauert hat. Für Jahrhunderte bleibt sie die einzige feste Brücke über die Donau zwischen Wien und Ulm. Über sie hinweg ziehen im 12. Jahrhundert die Kreuzzügler Ludwigs des 7. von Frankreich und auch Friedrich Barbarossas. Später im Dreißigjährigen Krieg wird einer ihrer Segmentböden gesprengt, um die Schweden aufzuhalten. Vier andere Bögen werden 1945 geopfert, um die Existenz des NS-Regimes um ein paar Tage zu verlängern. Doch ganz gleich, welchen Angriffen die ewige Brücke ausgesetzt ist, die Regensburger setzen sie immer wieder instand. So ist die steinerne Brücke, wie sie bis heute genannt wird, Spiegel einer bewegten Stadtgeschichte. Im 12. Jahrhundert zählt Regensburg zu den größten Siedlungen des Heiligen Römischen Reiches. Seit rund 6 Jahrhunderten ist die Handelsmetropole am nördlichsten Punkt der Donau bereits Residenzstadt der bayerischen Herzöge, zudem auch Bischofssitz und vor allem einer der bedeutendsten Umschlagplätze für Waren aus ganz Europa. Am Zusammenfluss zweier Nebenarme der Donau gelegen, stellt sie ein Nadelöhr für den Fernhandel dar. Von Regensburg aus reicht dieser im Osten bis nach Kiew und Konstantinopel, über den namensgebenden Fluss Regen nördlich bis nach Böhmen, im Süden über alte Römerstraßen bis nach Venedig und im Nordwesten über die Naab und Nürnberg bis in die großen Rheinstädte Mainz und Köln. Orientalische Gewürze, slawische Pelze, Salz und wohl auch Sklaven sowie kostbare Handwerksgüter werden in der Metropole umgeschlagen. Es sind die städtischen Kaufleute, die 1135 das Geld für die Brücke aufbringen. Die Gelegenheit ist günstig, wenn nicht einmalig. Ein sommerliches Niedrigwasser erlaubt es, die Rinnsale des sonst so starken Stroms umzuleiten. Denn wasserfesten Mörtel kennen die Ingenieure des Mittelalters nicht. Die Steinmassen, die sie zu stämmigen Bögen auftürmen, müssen allein durch ihr Eigengewicht standhalten, wenn der Fluss wieder mit voller Wucht zurückkehrt. Um zu verhindern, dass die Pfeiler unterspült werden, schütten die Brückenbauer künstliche Inseln um die Säulen herum auf. Sie laufen spitz zu und sind wie die Pfeiler selbst an die Strömung angepasst. Spezialisten aus Italien, womöglich auch aus anderen Regionen Europas, meistern das Projekt. Ihre Namen gehen aus Gerichtsakten hervor, in denen die Bauleute ihren vermeintlich zu gering angesetzten Lohn bei den Bauherren einfordern. Fraglos leisten sie gute Arbeit. In nur 11 Jahren wird die Brücke, 1146, vollendet. Nachfolgende Generationen können sich dieses Tempo nur damit erklären, dass der Teufel seine Hand im Spiel gehabt haben muss. Für seine Hilfe beim Bau verlangte er der Legende nach die Seelen der ersten drei Passanten, die über die Brücke laufen. Doch der Brückenbaumeister trickste den Herrn der Unterwelt aus. Nach der Fertigstellung trieb er einen Hund, eine Henne und einen Hahn über die Brücke. Nicht die Art von Seelen, die der Teufel sich erhofft hatte. Dessen Versuch, die steinerne Brücke wieder zu zerstören, misslang. Nur in ihrer Mitte, so die Legende, habe der Teufel das massive Bauwerk anheben können, womit der kleine Buckel erklärt wäre, der dort seither zu bewundern ist. Mit dem beispiellosen Bauwerk hat die Stadt das Fundament für ihre weitere Blüte gelegt. Der steinerne Donauübergang ist den Holzbrücken und dem Fährverkehr, der andernorts existiert, in vielerlei Hinsicht überlegen. Holzbrücken werden bei den häufigen Hochwassern der noch weitgehend ungezähmten Donau regelmäßig fortgerissen oder durch Eisgang oder Feuer zerstört. Und der Fährverkehr muss bei widrigen Wetterverhältnissen den Betrieb einstellen und kann ohnehin nur eher wenige Reisende befördern. Fortan queren täglich hunderte Karren beladen mit Handelsgütern die steinerne Brücke, dazu kommen unzählige Pilger. Händler wie Gläubige haben einen Wegezoll zu entrichten, der im Stadtsäckel landet. Denn die Brücke gehört von Beginn an der Stadt, nicht etwa den in Regensburg vertretenen Reichsständen, wie dem Bischof oder dem Herzog. Im Jahr 1245 wird Regensburg eine freie Reichsstadt. Ein Kreis von rund 50 Patrizierfamilien lenkt die Geschicke. Der Regensburger Pfennig wird zu einer der verbreitetsten Währungen im Reich und darüber hinaus. Gleichwohl verliert Regensburg ab dem 13. Jahrhundert an Bedeutung. Die Mongolen überfallen immer wieder Kaufleute, sodass der wichtige Osthandel zusammenbricht. Im 14. Jahrhundert plagen Pest und Raubritter die Stadt. Unterdessen steigen Augsburg und Nürnberg auf, wo sich Handel und Handwerk entwickeln und erste Manufakturen entstehen. Bis heute trotzt die steinerne Brücke der Donau, aber sie darf nur von Fußgängern betreten werden. Ein Handelsweg ist sie schon lange nicht mehr. Zweites Kapitel: Aufstieg. Unruhige Zeiten. 1180 bis 1623. Jahrhunderte der Konflikte, aber auch des großen Glanzes. Ein Bayer steigt zum Kaiser auf, in Landshut findet eine unvergessliche Hochzeit statt, Nürnberg wird reich und in Augsburg schließen Katholiken und Protestanten Frieden. Ein Bayer auf dem Kaiserthron. Legendärer Herrscher Ludwig IV. Von Karin Schneider-Färber. Die Wittelsbacher zählen zu den angesehensten Familien im Reich und im 14. Jahrhundert erlangt einer von ihnen die höchste Würde. Immerzu muss Ludwig der Bayer seine Macht verteidigen und wird doch zu einem Mythos. Gut, dass Clio, die Muse der Geschichtsschreibung, keine Schönheitsnoten vergibt. Dem einzigen Bayernherzog, der im Mittelalter je zum Kaiser gekrönt wurde, hätte sie allenfalls ein ausreichend verpassen können. Schon Ludwigs Kür zum König 1314 war hoch umstritten und von Anfang an durch eine Doppelwahl belastet. Mit dem Papsttum lag der bekannte Bayer im Dauerstreit, was ihm ein Leben in der Exkommunikation bescherte. Zum Kaiser krönten ihn in Rom nur gebannte Bischöfe und zuletzt verdarb seine engagierte Hausmachtpolitik auch noch das Verhältnis zu den führenden Familien des Reiches, weshalb er kurz vor seinem Tod erneut mit einem Gegenkönig konfrontiert war. Trotz allem titelte eine bayerische Landesausstellung vor einigen Jahren überschwänglich: Ludwig der Bayer, wir sind Kaiser. Ja, wir sind Kaiser, wenn auch unter erschwerten Bedingungen und mit teils heftigen Nebengeräuschen. Populär ist Ludwig der Bayer trotz allem immer geblieben. Sowohl das Haus Wittelsbach als auch seine bayerischen Landeskinder pflegen die verklärende Erinnerung an ihn, wovon Ludwigs mondänes Prunkgrab in der Münchner Frauenkirche zeugt. Dabei ist Ludwig IV. Ein Kind seiner Zeit. Als zweitgeborener Sohn Herzog Ludwigs des Strengen, ehrgeizig auf seinen Aufstieg konzentriert, machthungrig, wenn nötig skrupellos, aber auch kompromissbereit und zu ungewöhnlichen Schritten fähig, wenn es zweckdienlich erscheint. Eher beiläufig gerät er 1314 in die engere Auswahl der Königskandidaten. Nach dem überraschenden Tod Kaiser Heinrichs VII. Aus dem Hause Luxemburg läuft die Wahl eigentlich zwischen dessen ältestem Sohn, König Johann von Böhmen, und dem Habsburger Friedrich dem Schönen von Österreich ab. Doch weil Johann nicht die Mehrheit der Kurfürsten auf sich vereinen kann, wechselt das luxemburgische Lager den Spitzenkandidaten und präsentiert mit dem Bayernherzog einen Gegenvorschlag zum Haus Habsburg. Für Ludwig spricht einiges. Er entstammt einer der ältesten und angesehensten Familien des Reiches. 1180 wurde sein Vorfahr, Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, für seine Königstreue von Friedrich Barbarossa mit dem Herzogtum Bayern belohnt, wo die Familie bereits Eigenbesitz und Vogteirechte hielt. Seit 1214 besitzen die Wittelsbacher zudem die Pfalzgrafschaft bei Rhein, mit der die Kurwürde verbunden ist. Als Kurfürst hat schon Herzog Ludwig II., der Strenge, die Wahl des Habsburgers Rudolf I. zum König mitentschieden und dafür dessen Tochter Mechthild zur Frau erhalten. Ludwig IV. Ist daher ohnehin zur Hälfte Habsburger. Trotz dieses Stammbaums nimmt sich die Hausmacht des Bayernherzogs so schmal aus, dass er von den mächtigsten Familien nicht gefürchtet wird. Überdies ist Ludwigs Position von einem Zwist mit seinem älteren Bruder geschwächt, mit dem er sich die Herrschaft teilt. Ludwig überzeugt nicht alle Kurfürsten. So kommt es am 19. 20. Oktober 1314 vor den Toren Frankfurts zur Doppelwahl. Ein Teil der Kurfürsten wählt Friedrich den Schönen zum römisch-deutschen König, ein anderer tags darauf Ludwig den Bayern. Beide Könige lassen sich getrennt voneinander krönen. Friedrich in Bonn, Ludwig in Aachen. Jahrelang rangeln die Könige miteinander, versetzen das Reich in Unruhe und suchen schließlich die Lösung mit einem Waffengang. Am 28. September 1322 kommt es bei Mühldorf am Inn zur entscheidenden Schlacht. Ob Glück oder Feldherrengeschick, das lässt sich nie klären. Jedenfalls siegt Ludwig in dieser letzten großen Ritterschlacht des Mittelalters, die ohne Feldkanonen entschieden wird. Eine überraschende Reiterattacke des Nürnberger Burggrafen Friedrich IV. Von Hohenzollern entscheidet den stundenlangen Kampf zugunsten des Bayern. Anschließend begrüßt Ludwig seinen unterlegenen Jugendgefährten Friedrich, mit dem er einst am Wiener Hof erzogen wurde, mit den Worten: »Vetter, es freut uns, euch hier zu sehen.« Ludwig regiert fortan unangefochten als römisch-deutscher König, aber noch nicht als Kaiser. Und bald erschafft er sich einen mächtigen Gegner, den Papst. Als sich Ludwig anschickt, eine eigenständige Italienpolitik zu betreiben, besinnt sich Kirchenoberhaupt Johannes der 22. auf sein Recht zur Approbation, Bestätigung des Königs, und leitet, da sie unterbleibt, dessen Absetzung ein. Doch Ludwig reagiert überraschend geschmeidig. Er legt seine Rechtsauffassung in drei Schriftstücken dar, in denen er den Wahlcharakter seines Königtums betont. Und er sorgt zudem für einen Ausgleich mit den Habsburgern. 1325 einigt er sich mit Friedrich dem Schönen auf ein neuartiges, nie erprobtes, aber legales Doppelkönigtum. Beide amtieren von nun an als rechtmäßige Könige, wodurch die päpstliche Kritik nichtig wird. Eine verblüffend kluge Lösung, die Ludwig den Rücken im Kampf mit der Kurie freihält. Während sich die Doppelherrschaft im Reich jedoch nie so recht durchsetzt, 1330 stirbt Friedrich von Österreich, geht der Konflikt mit dem Papsttum in die entscheidende Runde. Der in Avignon residierende Papst exkommuniziert Ludwig und setzt ihn als König ab. Doch der geschmähte Bayer wehrt sich. Er verurteilt den Papst als einen Ketzer und zieht danach über die Alpen nach Italien, um sich am 17. Januar 1328 in Rom von zwei exkommunizierten Bischöfen zum Kaiser krönen zu lassen. Anschließend setzt er den Papst ab und beruft einen Gegenpapst. Unterstützung erhält Ludwig von abtrünnigen Franziskanermönchen, die mit dem Papsttum über das Gebot der Armut und den Reichtum der Kirche streiten. Kluge Köpfe wie Wilhelm von Ockham, Michael von Cesena oder Marsilius von Padua halten sich jahrelang im Umfeld des bayerischen Kaisers auf. Schon aus diesem Grund stehen weite Teile der Bischöfe und Reichsstädte hinter Ludwig, während der Papst als hartherzig verschrien ist. Auch die Kurfürsten folgen dem Kurs des Bayern und stellen sich gegen den Papst. 1338 erklären sie nach einem Treffen nahe Koblenz, dass der von ihnen einst mehrheitlich gewählte Ludwig rechtmäßiger König sei und keiner päpstlichen Bestätigung bedürfe. Ludwig selbst erweitert diese Position mit dem eigenen Gesetzestext, Licet Juris, demzufolge der gewählte König gleichzeitig legitimer Kaiser sei, dessen Gewalt unmittelbar von Gott komme. Eine Rechtsauffassung, die ein vom Papst unabhängiges Kaisertum begründet. Trotz aller Unterstützung gelingt es dem noch exkommunizierten Kaiser jedoch nicht, das Reich zu befrieden. Und Ludwig steht sich mit seiner überbordenden Sorge um die eigene Dynastie selbst im Weg. Schon 1323 schacherte er seinem ältesten Sohn die Mark Brandenburg und seinem Haus damit eine zweite Kurwürde zu. Nun, ab 1342, sichert er sich weitere Regionen. Zum einen erhält er unter fragwürdigen Umständen das reiche Tirol, zum anderen durch die Ehe mit Margarete von Holland schließlich auch die Grafschaften Holland, Hennegau, Seeland und Friesland. All dies erzürnt wiederum die Luxemburger, die ihn einst unterstützt haben. Sie sehen ihre Hausmacht gefährdet und wählen 1346 zusammen mit anderen Kurfürsten einen der ihren zum Gegenkönig, Karl von Mähren, den späteren Kaiser Karl IV. Bevor es zu einem Waffengang der beiden Herrscher kommt, ereilt den Bayern das Schicksal. Er stirbt am 11. Oktober 1347 auf der Bärenjagd, vermutlich durch einen Schlaganfall. Erinnert wird sich an Ludwig weniger als an einen Kaiser, sondern als den Bayern. Viele seiner Erfolge, die er im Reich errungen hat, gehen unter seinen Söhnen und Enkeln wieder verloren. Was bleibt, sind die Herrschaft über die Pfalz und Bayern, eine ordentliche Landesherrschaft und ein weiß-blauer Mythos, wie man ihn nicht besser hätte erfinden können. Landshuter Hochzeit. Glamouröses Bündnis. Von Frauke Scholl. Ende 1475 heiratet der niederbayerische Herzog Georg der Reiche die polnische Königstochter Hedwig Jagiellonika. Es ist eine der spektakulärsten Feiern des Mittelalters und eine Machtdemonstration gegen die Türken. Vor den Toren der Stadt wird die Braut erwartet. Das Wetter ist ungastlich an diesem 14. November 1475, aber den Glanz des Moments stört das nicht. Da nun rollt Prinzessin Hedwig in güldener Kutsche heran, gezogen von 8 Schimmeln, wie der Chronist Johannes Aventinus schreibt. Auf die polnische Königstochter wartet ihr Zukünftiger. Herzog Georg mit 12 Pferden, ein Wittelsbacher Spross. Ferner harren bereits Kaiser Friedrich III. Nebst Sohn Maximilian und alle hohen Gäste aus, um der Hochzeit des Jahres beizuwohnen. Eigentlich hätte das Ereignis, das der Chronist das größte Gepränge der Reichshistorie nennt, schon längst stattfinden sollen. Aber eine Seuche und eine komplizierte Organisation im Herzogtum Bayern-Landshut haben alle Zeitpläne über den Haufen geworfen. Dabei hat es zuvor schon eine Weile gedauert, bis überhaupt die Braut feststand. Hedwig war nicht die erste Wahl gewesen. Auch anderswo hatte Herzog Ludwig, der Vater des Bräutigams, gesucht. Nur eines hatte er dabei im Sinn, die Macht seines Hauses zu mehren. Erst nach langen Verhandlungen mit dem polnischen Königshaus ist ihm der Coup gelungen. All der Aufwand für die Hochzeit, die bald als eine der spektakulärsten des späten Mittelalters gilt, lohnt sich gleichwohl. Die Wittelsbacher beweisen, zu welchen Bündnissen ihr aufstrebendes Geschlecht in der Lage ist. Neben Herzog Ludwig profitiert auch der Vater der Braut, König Kasimir, der ein Großreich führt. Während sich die Bayern royalen Glanz ins Haus holen, gewinnen die Polen Beistand gegen die Ungarn. Zugleich ist die Heirat ein Signal an die Osmanen, die jüngst Konstantinopel erobert und damit das Abendland schockiert haben. Es ist eine Allianz der Abschreckung gegen die Heiden. Markgraf Albrecht Achilles von Brandenburg weist bei dem Fest darauf hin, dass die bayerisch-polnische Ehe ein Nutz sollte sein für Christenheit und Reich. Die Hochzeit, die Landshut 8 Tage lang in Atem hält, kostet Ludwig rund ein Jahreseinkommen. Hedwigs Mitgift soll alles ausgleichen. Rechnungen halten fest, was der Herzog alles auftischt. Unter anderem 323 Ochsen, 11.500 Gänse, 40.000 Hühner, 194.345 Eier, alles gratis für hunderte Gäste samt Gefolge. Die Stadt, die den Einzug der Festgesellschaft in die Kirche St. Martin unter lautem Getön verfolgt, ist herausgeputzt. Es gibt Bankette, Volksspeisungen, Vergnügungen und täglich Turniere auf dem Marktplatz. Herzog Ludwig kann es sich leisten. Sein Bayernlandshut ist reich, hat sich Ende des 14. Jahrhunderts im wittelsbachischen Machtkampf unter den Erben Kaiser Ludwigs des Bayern zum großen Spieler im Reich entwickelt. Dass fast alle anderen als Gäste nach Landshut kommen, festigt den Rang des Herzogs, nicht zuletzt innerhalb seiner Verwandtschaft. Ludwigs spätgotische Botschaft lautet: Niederbayern ist obenauf. Nicht nur wegen des Spektakels ist die Landshuter Hochzeit ein Royal Wedding, die große Beachtung findet. Viele Autoren berichten darüber, dass der 20-jährige Georg von Bayern-Landshut und die 18-jährige Hedwig Jagiellonika von Polen an der Isar einen Bund besiegeln. Der gelehrte Aventinus ist nur eine von mehreren Quellen, allerdings kein Augenzeuge. Gleichwohl weiß er zu berichten, wie samstags die ersten Gäste anreisen und eine Woche durchfeiern. Wie der Kaiser die Braut, die einen Dolmetscher braucht, durch ein Spalier von Fürsten zum Altar führt und später im Festsaal des Rathauses zum Tanz bitten wird. Nach der Trauung aber weint die Braut erst einmal, auch das wird notiert. Bekannt ist auch, wie der erste Abend mit dem Beilager der Eheleute endet, das bezeugt werden muss, bevor es privat wird. Die Hochzeit ist gut dokumentiert und fest nach Ritus inszeniert. die Übergabe der Brautgeschenke am Mittwochvormittag, als der Kaiser für einen peinlichen Moment sorgt, weil er offenbar nichts schenken will, dann aber zu einer Brosche überredet wird, anschließend die Segensfeier zur 10. Stunde, danach das Hochzeitsmahl und ständig Turniere, Tanz, Gelage, bis die Feier vorbei ist. Gemeinsam regiert das Paar von 1479 bis zu Hedwigs Tod 1502. Georg stirbt nur ein Jahr später. Weil keiner ihrer Söhne noch lebt, bricht der Landshuter Erbfolgekrieg aus, der die Geschichte des Herzogtums beendet. Andere Wittelsbacher übernehmen und steigen bis zu Königen auf. Doch Georg und Hedwig werden nie vergessen. Seit 1903 und inzwischen alle 4 Jahre spielen Bürger der Stadt die Landshuter Hochzeit nach. Ein mittelalterliches Spektakel, das das Publikum begeistert. Vielleicht kaum weniger als die einstige Feier. Nürnberg um 1500. Kaiser, Künste und Kommerz. Von Guido Welk. Am Beginn der Neuzeit zählt Nürnberg zu den wichtigsten und größten Zentren des Reiches. Die Bürger nutzen ihre Freiheiten, um mit neuen Erfindungen die Welt zu vermessen und den Handel mit fernen Metropolen voranzutreiben. Keine Frage, diese Stadt spielt ganz vorne mit. 50.000 Menschen leben zwischen 1470 und 1530 in Nürnberg und deren Witz ist sprichwörtlich. Witz? Gemeint ist nicht etwa der fränkische Humor, sondern die Klugheit, mit der die Nürnberger eine Erfindung nach der anderen machen und geschickt vermarkten. Begünstigt wird das durch die Privilegien des großen Freiheitsbriefs, den Kaiser Friedrich II. Der Stadt an der Pegnitz 1219 verliehen hat. Als Bewohner einer freien Reichsstadt sind sie keinem Landesherrn, sondern nur dem Kaiser untertan, weshalb sich Handwerker und Kaufleute zum eigenen Nutzen anstrengen. Ihre Gewitztheit bewiesen die Nürnberger schon 1424, als sie die Reichskleinodien, den Kronschatz des Heiligen Römischen Reichs, während der Unruhen der Hussitenkriege aus Böhmen herausschmuggelten, versteckt unter einer Ladung Fisch. In Nürnberg, so der spätere Kaiser Sigismund, sollten sie auf ewige Zeiten unwiderruflich und unanfechtbar verbleiben. Dieser Schatz und die regelmäßig stattfindenden kaiserlichen Reichstage erheben Nürnberg seither zu einer inoffiziellen Hauptstadt. Und die Bürger wissen, die Reliquien aus den Reichskleinodien ausgesprochen gewinnbringend zu inszenieren. Jedes Jahr, am 2. Freitag nach Ostern, findet bis 1524 das Fest der Heiligen Lanze und der Nägel statt. In der feierlichen Zeigung auf dem Hauptmarkt bekommt das Volk die Reliquien öffentlich zu sehen. Eine ideale Gelegenheit für Händler und Wirte, die Pilger gegen bare Münze mit allem Nötigen zu versorgen. Im Laufe der Zeit entwickeln sich daraus Handelsmessen. Über 12 Fernstraßen ist Nürnberg zu Beginn der Neuzeit in alle Himmelsrichtungen mit wichtigen Handelsplätzen wie Venedig, Antwerpen, Lyon und den Nachbarn im Osten verbunden. Präzise Grafiken Albrecht Dürers zeigen, wie Besucher um 1500 in Trachten aus aller Herren Länder nach Nürnberg strömen. Die Patrizier, die als Rat die Geschicke der Stadt lenken, besitzen Niederlassungen in anderen Städten und Zollprivilegien. Sie exportieren und importieren Rohmetalle und Haushaltswaren, Kunsthandwerk und Waffen aus heimischer Produktion, feinste Stoffe, Edelsteine und exotische Gewürze, darunter Safran, auf das sie das Monopol besitzen, ferner Rinderherden aus Ungarn und vieles andere. Bald sind die Kaufleute reicher als manche Adelige. Sie imitieren deren Lebensstil, fördern auch die Künste. Als sich Nürnberg 1525 als eine der ersten Städte auf die Seite der Reformation stellt, bleibt ein Bildersturm wie andernorts aus. So sind bis heute auch in den protestantischen Kirchen religiöse Kunstwerke erhalten, die einst von katholischen Patriziern gestiftet wurden. Für Martin Luther ist Nürnberg das Auge und Ohr Deutschlands. Mehr als 20 Druckereien sorgen dafür, dass sich von Nürnberg aus Wort und Bild schneller als je zuvor verbreiten. Schon 1390 hat in Nürnberg die erste Papiermühle Deutschlands den Betrieb aufgenommen. Seither werden mittels Wasserkraft sogenannte Hadern, Fasern aus Stofflumpen, verarbeitet und zu Papierblättern gepresst. Die Erfindung der Druckerpresse samt beweglicher Lettern, dazu die Kunstfertigkeit von Formschnitzern und Kupferstechern, lassen Nürnberg nun zur Medienhochburg aufsteigen. Ab dem Ende des 15. Jahrhunderts werden zudem revolutionäre Straßenkarten produziert. Erhard Etzlaub erstellte etwa die sogenannte Romwegkarte. Darin sind die Routen zwischen den Städten Europas und Meilenangaben verzeichnet. Mit kartografischem Material und feinmechanischen Gerätschaften, wie als Kompass verwendbare Reisesonnenuhren, trägt Nürnberg zur Vermessung der Welt bei. Eine der eindrucksvollsten Erfindungen steht heute im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg. Der Erdapfel von Martin Beheim, der erste erhaltene Globus, entsteht 1492. In jenem Jahr bricht auch Kolumbus auf, um einen westlichen Seeweg nach Indien zu finden. Mit der Eroberung der Welt durch die Seefahrernationen Spanien, Portugal und England verschieben sich allmählich die Handelszentren von Mitteleuropa an den Atlantik. Weil Nürnberg zudem die Reformation unterstützt, verliert die Stadt die kaiserliche Gunst. 1543 hält Karl V. schließlich den letzten Reichstag in Nürnberg ab. Fortan ziehen sich auch die alten Patriziergeschlechter aus dem Wirtschaftsleben zurück. An ihre Stelle treten ausländische Handelsgesellschaften aus Italien, den Niederlanden und Österreich. Zwar versucht der Nürnberger Rat, die wirtschaftliche Bedeutung der Stadt zu retten und errichtet Mitte des 16. Jahrhunderts erfolgreich eine Börse, aber der Niedergang ist langfristig nicht mehr aufzuhalten. Nach dem Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 kann die Stadt nicht wieder an ihren früheren Glanz anknüpfen. Augsburger Religionsfrieden, als Ketzer dem Kaiser die Leviten lasen, von Christopher Driessen. Zur Reformationszeit ringen Katholiken und Protestanten jahrelang um eine friedliche Ordnung, ehe nach zähen Verhandlungen ein erstaunliches Einigungswerk gelingt. Augsburg, 25. Juni 1530, 3 Uhr nachmittags. Unter einem Baldachin in der Kapitelstube des bischöflichen Palastes sitzt der mächtigste Mann der Welt, Kaiser Karl V. Vor ihn tritt ein knapp 50 Jahre alter gebürtiger Unterfranke, Christian Bayer. Der Jurist ist sächsischer Kanzler und Pate von Martin Luthers Sohn Johannes. Was Bayer nun vorhat, ist in den Augen vieler Katholiken, nicht zuletzt des Kaisers, eine Ungeheuerlichkeit. Der Ketzer, der in anderen Ländern des Universalherrschers Karl auf den Scheiterhaufen käme, liest ihm und dem versammelten Reichstag die deutsche Version der von Philipp Melanchthon ausgearbeiteten Confessio Augustana vor. Mit dieser Augsburger Bekenntnisschrift grenzen sich die lutherischen Länder sowohl gegen den alten Glauben als auch gegen die noch radikaleren Erneuerer ab, die Reformierten oder Calvinisten. So hoffen sie, den Kaiser günstig zu stimmen und eine Einigung mit ihm zu erzielen. Christian Bayer liest, und wie er liest, mit lauter Stimme, sodass sogar die vielen Schaulustigen im Hof durch die offenen Fenster jedes Wort verstehen. Und Kaiser Karl, in dessen Reich die Sonne nie untergeht, muss sich das anhören. 2 Stunden lang. Ein weltgeschichtliches Ereignis. Luther hält sich derweil im protestantischen Coburg auf, da er es nicht riskieren kann, nach Augsburg zu kommen. Er hofft auf eine Verständigung mit dem Kaiser, doch der Reichstag scheitert. Die Fronten sind damit wieder verhärtet. Karl kehrt zu seiner Politik eines gewaltsamen Vorgehens zurück, die Protestanten schließen sich zu einem Defensivbündnis zusammen, dem Schmalkaldischen Bund. In Bayern ist die Lage unübersichtlich, große Teile des Landes sind weiter katholisch, es gibt aber auch protestantische Hochburgen. Besondere Bedeutung kommt Nürnberg zu, der ersten deutschen Stadt, die 1525 die Reformation eingeführt hat und die 1532 im sogenannten Nürnberger Anstand zumindest vorübergehend von Karl als protestantisch anerkannt wird. Als Zentrum des Buchdrucks werden zudem von Nürnberg aus die protestantischen Ideen verbreitet. Nach Jahren des Abwartens erklärt Karl 1546 dem Schmalkaldischen Bund den Krieg. Er unterwirft Süddeutschland, dann besiegen seine spanischen Elitetruppen unter dem berüchtigten Herzog von Alba die Protestanten in der Schlacht bei Mühlberg an der Elbe. Der Kaiser glaubt nun, alles Weitere diktieren zu können und eröffnet 1547 abermals einen Reichstag in Augsburg. Dessen Ergebnis ist das Augsburger Interim, eine Übergangslösung, die den Protestanten einige Zugeständnisse wie die Priesterehe macht, jedoch von ihnen verlangt, wieder brav katholisch zu werden. Damit stellt Karl jedoch niemanden zufrieden. 1551 schließen sich die protestantischen Fürsten unter der Führung von Moritz von Sachsen unter strengster Geheimhaltung abermals zusammen, um nicht nur die Reformation, sondern auch die deutsche Libertät gegen einen allzu mächtig gewordenen Kaiser zu verteidigen. Mit französischer Unterstützung erobern die aufständischen Fürsten überraschend die noch kaisertreuen Städte und dringen bis nach Tirol vor. Das Augsburger Interim wird aufgehoben. 4 Jahre später, 1555, kommen die Fürsten und Stände erneut in Augsburg zu einem Reichstag zusammen. Der kranke und amtsmüde Karl lässt sich dieses Mal von seinem Bruder Ferdinand vertreten. Und nun gelingt das Einigungswerk, der Augsburger Religionsfrieden, eine Art Grundgesetz für das Reich. Die später geprägte Formel lautet Cuius regio, eius religio, wessen Gebiet, dessen Religion. Der Fürst bestimmt, was seine Untertanen glauben. Damit wird anerkannt, dass sich die Kirchenspaltung nicht mehr rückgängig machen lässt. Die fortschrittlichste Regelung ist das Jus emigrandi. Wenn sich ein Untertan der Glaubenswahl seines Fürsten nicht anschließen will, darf er auswandern. Zwangsbekehrungen sind ausgeschlossen. Diese Auswanderungsfreiheit ist ein erster Schritt zur Formulierung der Menschenrechte. Das Reich ist damit vielen späteren Staaten und Epochen voraus. Noch in der DDR wird Auswanderung bekanntlich mit schwersten Strafen belegt werden. Der Augsburger Religionsfrieden läutet eine mehr als 60-jährige Phase der friedlichen Koexistenz ein. Er enthält jedoch Ungerechtigkeiten, die zum Ausbruch des Dreißigjährigen Kriegs beitragen werden. So werden nur die katholische und die lutherische Konfession gleichgestellt, nicht aber die reformierte, kalvinistische. Die heikelste Bestimmung ist der sogenannte geistliche Vorbehalt. Die Fürstbischöfe, die den König mitwählen, dürfen nicht evangelisch werden, andernfalls verlieren sie ihr Amt. Das empfinden die Protestanten als hochgradig unfair. Der Dreißigjährige Krieg von Christian Pantle. Bet, Kindlein, bet, morgen kommt der Schwed. Das reimt die Bevölkerung, als schwedische Soldaten grausam ihr Land verwüsten. Die Schweden näherten sich im Mai 1632 dem bayerischen Kloster Andex, auch Heiligenberg genannt, da es auf einem weithin sichtbaren Hügel liegt. Von Heiligenberg aus sah man aller Orten Feuer und Rauch aufgehen, schildert der Mönch Maurus Friesenecker in seinem Tagebuch. Am 18. Mai kamen frühmorgens 16 Reiter vor das Tor des Klosters Heiligenberg, und da sie nicht gleich eingelassen wurden, hieben sie das Tor mit Hacken und Gewalt ein. Der Feind stand nun in den heiligen Mauern des Klosters, 14 Jahre nachdem der Dreißigjährige Krieg 1618 mit dem Prager Fenstersturz begonnen hatte. In all diesen Jahren tobte der Krieg nur außerhalb des Herzogtums Bayern, das 1623 unter seinem Herrscher Maximilian zum Kurfürstentum aufgestiegen war. Doch ab Herbst 1631 rückte die schwedische Armee unter Führung ihres Königs Gustav II. Adolf gegen Deutschlands Süden vor und erreichte im April 1632 den damaligen bayerischen Grenzfluss Lech. In der Schlacht bei Rhein am Lech besiegten die Schweden das Heer Maximilians, der sich nach Regensburg an der Nordgrenze seines Landes zurückziehen musste. Damit stand Bayern offen für die Schweden. Gustav Adolf kam nicht, wie in Norddeutschland, als selbsternannter Befreier, der seine protestantischen Glaubensbrüder vor dem katholischen Kaiser bewahrt, sondern als Eroberer, zumal es niemanden zu befreien gab. 61 Jahre zuvor hatten alle Protestanten Bayern verlassen müssen. Seither war die Bevölkerung durch und durch katholisch geworden. Sie stand den protestantischen Invasoren ablehnend gegenüber und Gustav Adolf wählte jetzt eine Vorgehensweise, die den Dreißigjährigen Krieg noch einmal brutalisierte. Die Taktik der verbrannten Erde. Dass Armeen wie Heuschreckenschwärme ganze Landstriche kahl fraßen und so die Lebensgrundlage der Bevölkerung zerstörten, war in dem langen Krieg nichts Neues. Neu war, dass Gustav Adolf diese Zerstörung nicht nur beiläufig in Kauf nahm, sondern gezielt anstrebte. Der Schwedenkönig teilte unverblümt mit, er wolle den Totalruin des Landes. Wenn er Bayern gründlich genug verwüstete, so das Kalkül, nutzte das Land auch seinen Feinden nichts mehr. Und so plünderten und senkten seine Soldaten hemmungslos, folterten und mordeten nach ihrer Willkür. Allein die Städte konnten sich freikaufen, die Dörfer aber gingen entlang des schwedischen Vormarsches in Flammen auf. Eine breite Schneise der Zerstörung fraß sich in das Land hinein. Kurfürst Maximilian nahm in Regensburg erschüttert die Nachrichten entgegen, wie sehr seine Bevölkerung unter der Barbarei litt. In seiner Verzweiflung forderte der Bayernherrscher seine Untertanen auf, jeden schwedischen Soldaten zu erschlagen, dessen sie habhaft werden konnten. Viele bayerische Bauern wehrten sich todesmutig gegen die Invasoren. Ihr Widerstand mündete in einen flächendeckenden Guerillakrieg, der sich bis zum Rhein und zum Bodensee ausbreitete. Das allerdings drehte die Gewaltspirale nur noch höher. Beide Seiten übertrafen sich an Brutalität. Auf dem Marsch verübten die Bauern Grausamkeiten an unseren Soldaten, die seitwärts zum Plündern weggingen, indem sie ihnen die Nasen und Ohren abschnitten, Hände und Füße abhackten und ihnen die Augen ausstachen, klagte etwa Robert Monroe, ein schottischer Söldnerführer in Schwedens Dienst. Das zahlen ihnen die Soldaten sofort heim. Sie brannten auf dem Marsch viele Dörfer nieder und brachten die Bauern um, wo man sie antraf. Am 17. Mai 1632 ritt Gustav Adolf triumphal in München ein, das zuvor kapituliert hatte. Er verblüffte die Bewohner dadurch, dass er sich strikt an seinen Versprechen hielt, die Stadt zu schonen. Für eine gewaltige Schutzgeldzahlung. Der Schwedenkönig ließ sogar öffentlich drei seiner Soldaten hängen, die beim Plündern erwischt worden waren. In der Folge blieben die Münchner unbehelligt und viele profitierten. Auf den Märkten der Stadt kauften sie den schwedischen Soldaten das ab, was diese in der Umgebung geraubt hatten, oft zu Spottpreisen. Als schwedische Plünderer am 18. Mai in das 35 Kilometer von München entfernte Kloster Andechs eindrangen, konnten dessen Bewohner fliehen und sich in der Umgebung verstecken, bis die Schweden Anfang Juni abzogen, um im heutigen Sachsen-Anhalt gegen eine kaiserliche Armee unter Wallenstein zu kämpfen. Gustav Adolf starb dort am 16. November 1632 in der Schlacht bei Lützen. Nach Abzug der Schweden kehrte Maurus Friesenecker und die anderen Klosterbewohner nach Andechs zurück, das sie völlig verwüstet vorfanden. Das Dorf Erling am Fuß ihres Klosterhügels lag großteils in Asche. Man muss sich nur über die sonderbare Grausamkeit der Feinde gegen die alten, gebrechlichen und einfältigen wundern, merkt Friesenecker an. So sind in Erling 12 Personen ihrer Schlachtopfer geworden, die sie nach vielen Martern und Plagen getötet haben. Die einen waren über 60, 80 und 90 Jahre alt und gebrechlich, die anderen aber sehr einfältig und gut. Zweimal noch brachen die Schweden zu Verwüstungsfeldzügen in das Land ein, 1646 und 1648, im letzten Jahr des Dreißigjährigen Kriegs, durch den Bayern 30-50% seiner Bevölkerung verlor. Und doch begannen die Menschen nach Abschluss des Westfälischen Friedens am 24. Oktober 1648 bald den Wiederaufbau. Maurus Friesenecker, inzwischen Abt von Andex, hatte die letzten Kriegsmonate auf der Flucht vor den Schweden in Salzburg verbracht. Am 12. November kehrte er in sein Kloster zurück. Mit welcher allseitigen Freude, besonders weil ich jetzt den Frieden mitbrachte, kann ich vor Freude nicht beschreiben. Drittes Kapitel: Kurfürstentum. Barocke Träume. 1623 bis 1806. Überall im Land der Kurfürsten entstehen prächtige Kirchen und Schlösser, aber es gibt auch ein unvergessenes Massaker zu Weihnachten in Sendling. Bayerisch Barock, ein Land erblüht. Von Franz Metzger. Kirchen, Klöster, Residenzen. Zwischen 1600 und 1770 wird das Kurfürstentum zur großen Bühne für eine neue, sinnliche Architektur. Von Bayern aus schaut man geradewegs in den Himmel, jedenfalls wenn man eine der berühmten Wallfahrts- und Klosterkirchen des Freistaats betritt. Oder einen der Paläste barocker Kirchenfürsten. Statt in eine bloße Gewölbekonstruktion blickt man in einen himmelwärts strebenden Kosmos aus gemaltem Licht und farbenprächtigen Figuren, deren verzückte Mienen dem irdischen Betrachter die Freude des ewigen Lebens ganz unmittelbar nahe bringen. Ende des 16. Jahrhunderts will die katholische Gegenreformation die Gläubigen mit allen Sinnen ansprechen und grenzt sich damit zugleich von den Kirchen des Mittelalters ab. Die mystischen Räume waren, in denen das Licht durch bunte Fensterbilder gebrochen einfiel und die Messfeier im abgetrennten Chorraum vollzogen wurde. Nun aber öffnen sich die neuen Bauten im Barockstil der Helligkeit des Tages und sind als Bühnen für die festliche Gottesverehrung angelegt. Der schwingende, spielerische und mit vielen Ornamenten versehene Stil gelangt zwischen 1583 und 1597 aus Italien nach Bayern und findet seine Form erstmals in der Münchner Jesuitenkirche St. Michael. Ihren lichten Innenraum betritt man durch eine mit Figuren geschmückte Schaufassade. Jesus Christus, der Erzengel Michael und 15 Herrscher symbolisieren die kämpferische, triumphierende Kirche. Die Architekten, Maler, Stuckateure stammen aus Venedig, Florenz und dem südlichen Alpenraum, aber bayerische Künstler greifen ihren Stil rasch auf. Berühmt wird die Wessobrunner Schule, die sich im gleichnamigen Kloster nahe Weilheim zusammenfindet. Ihre Meister schaffen in Altbayern, Oberschwaben und darüber hinaus Klöster und Kirchen in barocker Pracht. Das eindrucksvollste Werk der Wessobrunner ist die Wallfahrtskirche in der Wies, die von den Gebrüdern Zimmermann zwischen 1745 und 1754 geschaffen wird. Ein anderes Brüderpaar aus Oberbayern, das barocke Kunstgeschichte schreibt, sind Egid Quirin und Cosmas Damian Asam. Mit der Klosterkirche von Weltenburg gelingt ihnen ein Meisterwerk religiöser Inszenierung. Ein genau berechneter Sonnenstrahl fällt hier auf die goldene Figur des Kirchenpatrons St. Georg. All diese aufwendigen Bauten und Dekorationen bedürfen der Mäzene. Vor allem der katholische Norden Bayerns landet einen Glückstreffer, als 1693 Lothar Franz von Schönborn zum Fürstbischof von Bamberg gewählt wird. 5 Jahrzehnte lang besetzen Schönborns die Bischofswürden von Bamberg und Würzburg. Nicht als einzige Fürsten ihrer Epoche haben sie ein Familienleiden, den Bauwurm. Unter den Schönborns wird die Region Mainfranken zu einem Gottesgarten barocker Prachtentfaltung. Das gipfelt in der Residenz des Würzburger Bischofs, die später sogar der nicht gerade religiöse Napoleon als schönsten Pfarrhof Europas bewundert. Meisterwerke wie die Wallfahrtskirche 14 Heiligen in Oberfranken, das Käppele bei Würzburg und das Kloster Oberzell nahe Passau sind nur möglich durch die Patronage, welche die Schönborns einem Genie zukommen lassen. Der im böhmischen Eger geborene Balthasar Neumann war als Artillerist in die Würzburger Armee eingetreten und hat im Fränkischen Reichskreis gekämpft. Auf Feldzügen studierte er Architektur und Dekor des neumodischen Barockstils so gründlich, dass er schließlich für seinen Bischof immer größere bauliche Aufgaben übernehmen darf. Bis hin zum weit gespannten Treppenhaus der Würzburger Residenz, dessen Umsetzung damals als technisch unmöglich angesehen wird. Das Sahnehäubchen setzt dabei das gigantische himmlische Deckengemälde des Venezianers Giovanni Battista Tiepolo, das mit 19 mal 32 Metern größte geschlossene Deckenfresko der Welt. Der Bauwurm bietet den Mächtigen auch die Möglichkeit, Rivalitäten jenseits des Schlachtfelds auszutragen und um die besten Architekten zu buhlen. So wird der aus Graubünden stammende Baumeister Gabriel de Gabrieli im Jahr 1694 vom protestantischen Ansbacher Markgrafen zur Ausgestaltung seiner Schlösser engagiert. Als jedoch ein neuer Markgraf das Budget beschneidet, lässt sich Gabrieli nur zu gern ins benachbarte Eichstätt abwerben, um dort als bischöflicher Hofbaumeister zu arbeiten. Unter seiner Leitung wird die kleine Bistumsresidenz zu einem bis heute beeindruckenden Barockjuwel ausgebaut. Die farbenfrohe Theatralik mit vielen Heiligen und zahllosen Putten bleibt den protestantischen Kirchenmalern und Stuckateuren verwehrt. Nicht aber das weltliche Theater. Die neue Kunstform der Oper verlangt nach neuen, opulenten Spielstätten, die ihrerseits den Glanz und Ruhm der Auftraggeber verkünden sollen. Hier spielen sich die fränkischen Hohenzollern in die erste Loge. In Erlangen, der Planstadt für die Ansiedlung heimatvertriebener Hugenotten, lässt Georg Wilhelm von Brandenburg-Bayreuth zwischen 1715 und 1719 eines der ersten Barocktheater Deutschlands errichten. Und in der Residenzstadt Bayreuth initiiert die Markgräfin Wilhelmine, die Schwester Friedrichs des Großen, drei Jahrzehnte später den Bau des prächtigen markgräflichen Opernhauses, das einmal ob seiner perfekten Erhaltung in das UNESCO-Welterbe aufgenommen wird. Dem Vorbild von Bischöfen und Markgrafen folgen kleinere Landesherren und Adelshäuser mit ihren barocken Residenzen. So ist Bayern bis heute mit ihnen reich gesegnet. Seit dem Zeitalter der Aufklärung und der Französischen Revolution wird die Pracht der Residenzen dem einfachen Leben der Bauern und Handwerker gegenübergestellt. Der Kontrast von Armut und Reichtum ist brutal. Allerdings bedeutet der Bauwurm der großen und kleinen Herrscher vor allem im 18. Jahrhundert, einer von Krisen und Hungersnöten gezeichneten Epoche, immer auch ein massives Wirtschaftsprogramm. Tausende von Menschen sind beim Bau der Kirchen, Klöster und Schlösser beschäftigt und damit von existenziellen Nöten befreit. Allen anderen bleibt immerhin der Blick in den Himmel. Sendlinger Mordweihnacht, Blutbad bei München. Von Michael Feldhoff. Lieber bayerisch sterben als kaiserlich verderben. Unter dem Motto marschiert ein Heer aus Bauern gegen die österreichischen Besatzer. Am 25. Dezember 1705 laufen die Aufständischen in eine Falle. 2000 Infanteristen von vorn, 650 Mann Kavallerie von hinten, dazwischen 2200 Aufständische eingepfercht wie Vieh. Die Eingeschlossenen werfen ihre Mistgabeln und Sensen weg und flehen um Gnade, die Hände zum Gebet gefaltet. Die Soldaten nehmen Aufstellung. Als das Kommando Feuer ertönt, schießt die Infanterie der österreichischen Habsburger in die Menge hinein, während deren Kavallerie gleichzeitig mit Säbeln die Menschen im Kreis niedersticht. Die Österreicher verkünden daraufhin ein Pardon für alle, die sich ergeben, doch es ist eine Finte. Das Gemetzel beginnt erneut. Wer noch konnte, der ist geflohen in die Häuser und in die Kirche, berichtet einer der wenigen Überlebenden. Aber selbst dahin wurden wir verfolgt und zuletzt gar welche auf den Friedhof in ihre Einzelteile zerhackt, unter dem Gelächter der Husaren. Als einer der letzten Verteidiger in Sendling fällt, angeblich der Schmied von Kochel, ein Hühne von fast 2 Metern. Der bayerische Marsch auf München endet so in einem Blutbad. An Weihnachten im Jahr 1705. Rückblick. Bayern hat sich im Spanischen Erbfolgekrieg auf die Seite Frankreichs gestellt. In der zweiten Schlacht von Höchstädt im August 1704 erleiden die Streitkräfte des bayerischen Kurfürsten Maximilian II. Emanuel zusammen mit den Franzosen eine vernichtende Niederlage gegen die übermächtige Allianz aus Österreich, England, Holland und verschiedenen deutschen Reichsständen. Der bayerische Kurfürst muss ins Exil nach Brüssel. Kaiser Leopold I. mitsamt seinen habsburgischen Truppen herrscht jetzt über Bayern. Als der Monarch im Mai 1705 in Wien stirbt, übernimmt sein Sohn Josef die Krone. Der neue österreichische Herrscher und Kaiser des Deutschen Reichs hält nichts von der Ausgleichspolitik seines verstorbenen Vaters, der sich den besiegten Bayern gegenüber stets großmütig verhalten hat, um mögliche Aufstände zu vermeiden. Er besetzt München und das bayerische Voralpenland, erhöht die Steuern um das 4- bis 7-fache und lässt seine Truppen zwangsweise einquartieren und versorgen. Als er innerhalb weniger Monate mehr als 12.000 junge Männer in seine Armee zwingt, plant das Volk den Aufstand. Lieber bayerisch sterben als kaiserlich verderben, heißt es von jetzt an im ganzen Bayernland. Als Anfang Oktober 1705 18 Rekruten, die zur Armee abgeführt werden sollen, auf offener Straße befreit werden, ist das der Türöffner zur Revolte. Ende November besetzen Aufständische die Stadt Burghausen und kurz darauf Braunau am Inn. Immer mehr Handwerker, Beamte, Offiziere und vereinzelt auch Adelige schließen sich den Bauern an. Die fühlen sich schließlich stark und selbstbewusst genug und handeln mit den Österreichern einen 10-tägigen Waffenstillstand aus. Zeit, die die Aufständischen noch brauchen, um die gewaltsame Vertreibung der Österreicher aus München vorzubereiten. Die kaiserlichen Soldaten im Norden Bayerns sollen in kleinere Scharmützel verwickelt werden, damit ein großer Teil des Volksheeres unbemerkt auf München zumarschieren kann. Angehörige der ehemaligen Bürgerwehr sollen dann von innen die Stadttore öffnen, so der Plan. Am Heiligen Abend 1705 beginnt der Marsch von 3000 Bauern auf München, notdürftig mit Heugabeln und Spießen ausgestattet. Nur die Gebirgsschützen aus Bad Tölz besitzen Handfeuerwaffen. Doch die kaiserlichen Truppen wissen längst Bescheid. Bayerische Einheiten werden bei Ebersberg gestoppt. Sie können dem Tross, der auf München zumarschiert, nicht mehr helfen. Den Bayern gelingt es zwar, den Roten Turm in der Nähe des Münchner Isartors zu stürmen, aber nach Sonnenaufgang rücken von Osten die kaiserlichen Truppen heran. Das Blutbad, das am Sendlinger Friedhof enden wird, nimmt seinen Lauf. Vor allem Kontingente aus Franken und ungarische Husaren sind an dem Gemetzel beteiligt. Mit der Vernichtung eines 4000 Mann starken Bauernheeres beim Dorf Eidenbach in der Nähe von Passau am 8. Januar 1706 wird der bayerische Volksaufstand auch im Rest des Landes niedergeschlagen. Innerhalb von nur 3 Wochen haben die Bayern 10.000 Opfer zu beklagen. Die Erinnerungskultur an die Ereignisse von damals ist in der bayerischen Gesellschaft tief verankert. Die Sendlinger Mordweihnacht steht für bayerischen Patriotismus und Nationalstolz, wird aber auch gerne bewusst verklärt und romantisiert. Und heute heißt es statt lieber bayerisch sterben als kaiserlich verderben, deutlich gewaltfreier, mir san mir. 4. Kapitel Königtum – Große Bühne 1806 bis 1945. Endlich Königreich. Die Wittelsbacher setzen Reformen durch, bauen griechische Tempel und märchenhafte Schlösser, bis 2 Kriege in den Untergang führen. Dank Napoleon plötzlich ein Königreich. Von Ulrich Graser. In den Napoleonischen Kriegen wechselt Bayern zweimal die Seiten und steht so immer bei den Siegern. Der Gewinn? Viele neue Gebiete und die Krone für Kurfürst Max IV. Es ist der 1. Januar 1806. Aus dem pfalz-bayerischen Kurfürsten Max IV. Joseph ist soeben König Max I. Joseph von Bayern geworden. Aus einem einzigen Grund, weil der französische Kaiser Napoleon es so will. Ihm ist aus geopolitischen Gründen viel an kräftigen Mittelstaaten vor dem feindlichen Vielvölkerreich der Habsburger gelegen. Also macht Napoleon die Fürsten Bayerns und Württembergs zu Königen, den Badener zum Großherzog. Die Situation ist dem Wittelsbacher Max so peinlich, dass er in der amtlichen Proklamation lieber die Vorsehung Gottes und angebliche Ansprüche aus dem frühen Mittelalter bemüht, als den Königsmacher nur mit einem Wort zu erwähnen. Eine offizielle Krönung und Salbung kündigt er für eine günstigere Jahreszeit an, aber sie findet nie statt. In Paris gibt Max die nötigen Insignien in Auftrag, von der Krone bis zum Reichsschwert. Sie erinnern, vielleicht weil sie vom selben Designer entworfen wurden, auffällig an die napoleonischen Rangabzeichen. Doch kein bayerischer König lässt sich je mit Krone auf dem Haupt porträtieren. Die Würde nimmt man gerne mit, die Hintergründe bleiben besser ungenannt. Dabei hätte der Bayernkönig jeden Grund, Napoleon öffentlich dankbar zu sein. Schon die Zeitgenossen singen davon ein Lied im satirischen bayerischen Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Kaiser Napoleon, mächtigen Schöpfer der Republiken und Königreiche, an Maximilian Joseph, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, der empfangen ist von der heiligen Vorsehung, sitzend zur rechten Hand Napoleons, des mächtigen Vaters. Bayern nach Napoleon, das heißt seit 1815, unterscheidet sich fundamental von dem Bayern vor Napoleon. Aus einem staatsabsolutistisch geführten Herzogtum ist eine moderne, konstitutionelle Monarchie hervorgegangen. Der über halb Deutschland verbreitete Flickenteppich wittelsbachischer Herrschaftsgebiete ist zu einem fast geschlossenen, wesentlich größeren Staatsgebiet gewachsen. Und das ohnehin nicht reiche Bayern ist 1815 praktisch bankrott. Doch der sogenannte Reichsdeputationshauptschluss, RHS, beschert Kurpfalz-Bayern 1803 einen beträchtlichen Zuwachs an Menschen und Gebieten. Offiziell geht es bei dem monatelangen Gefeilsche darum, diejenigen Fürsten, die aufgrund der französischen Landnahme am linksrheinischen Ufer Verluste erlitten hatten, rechtsrheinisch zu entschädigen. Inoffiziell halten sich die von Napoleon unterstützten Potentaten ungezügelt schadlos an den zahlreichen überkommenen Mini-Herrschaften. Gemäß RHS werden über 100 Reichsstände, Rittergüter, geistliche Herrschaften und die geistlichen Kurfürstentümer aufgelöst sowie Reichsabteien aufgehoben. Bayern bedient sich fürstlich aus dieser Konkursmasse. Die Hochstifte Würzburg, Bamberg, Augsburg und Freising fallen ihm ebenso in den Schoß wie Teile der Hochstifte Eichstätt und Passau. 13 Reichsabteien und 15 Reichsstädte allein in Franken und Schwaben sind plötzlich bayerisch, darunter Dinkelsbühl, Kempten, Ravensburg, Rothenburg, Schweinfurt und Ulm. Der Verlust der linksrheinischen Pfalz ist damit rein rechnerisch mehr als ausgeglichen. Für sein Bündnis mit Napoleon inklusive mehrfacher Waffenhilfe seit 1805 lässt sich Max I. ebenfalls territorial belohnen. Auf Kosten Habsburgs bedient er sich 1805-1806 in Vorarlberg und am Bodensee. Die Reichsstädte Augsburg und Lindau, die Reste der Hochstifte Eichstätt und Passau und das bisher preußische Markgrafentum Ansbach, alles gehört nun Bayern. Abgeben muss Max in dem Länderschacher, bei dem reichlich Schmiergeld ins französische Portemonnaie fließt, das Herzogtum Berg am Niederrhein und das erst kürzlich erworbene Hochstift Würzburg. Im Tausch für Würzburg erhält Bayern Tirol, Brixen und Trient. Nach der Auflösung des Heiligen Römischen Reiches 1806 fällt dem König Nürnberg vor die Füße, inklusive seiner Schulden. Max I. regiert jetzt vom Obermain bis zum Gardasee. Doch die italienischsprachigen Gebiete sowie Teile Tirols und Kärntens verliert er 1809, 1810 wieder. Napoleon hat noch mehr Verbündete zu versorgen. Stattdessen erhält er Salzburg und Berchtesgaden, das Innviertel, Bayreuth, wie Ansbach ehemals preußisch, und Regensburg. Die beiden letzteren kosten Bayern einen zweistelligen Millionenbetrag, aber es hat jetzt keine fremden Enklaven mehr im Staatsgebiet. Nach dem Wiener Kongress 1815 muss Bayern Salzburg, das Inn- und das Hausruckviertel, an Österreich abgeben. Ein Jahr zuvor schon hatte es Tirol und Vorarlberg gegen Würzburg und das unterfränkische Aschaffenburg eingetauscht. Die Hoffnung auf eine Landbrücke zu der wiedererlangten linksrheinischen Pfalz muss Max begraben. So hat das Königreich Bayern seine endgültige Gestalt erhalten. Zufall oder nicht, es entsprach fast genau dem Territorium, das der leitende Minister Graf Montgelas schon 1796 vor seinem Amtsantritt in Bayern seinem Fürsten Max Joseph in einer Art Masterplan als Ziel skizziert hatte. Maximilian Graf Montgelas ist der bedeutendste deutsche Reformpolitiker der napoleonischen Ära. Vor allem ihm hat Bayern die Wandlung von einer Art wittelsbachischem Privatfürstentum zu einem modernen Staatsgebilde zu verdanken. Ihm und der Bereitschaft Max Josephs, seinem Rat zu folgen. Montgelas, von der Aufklärung geprägt, leitet seit 1799 in Bayern eine Revolution von oben ein, um die Revolution von unten zu vermeiden. Er kappt weitgehend den Einfluss des Adels und der Kirche auf staatliche Angelegenheiten. 1808 legt er eine Verfassung mit allgemeinen Gleichheits- und Freiheitsrechten vor, die den Monarchen erstmals auf den Staat verpflichtet. Staatliche Ämter waren bisher an die Herkunft gebunden, unbesoldet, käuflich und vererbbar. Der Willkür waren Tür und Tor geöffnet. Im neuen Bayern muss ein Berufsbeamter eine Qualifikation erringen, ist weisungsgebunden. Dafür wird er ordentlich bezahlt, hat Anspruch auf eine Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Zu tun haben die Beamten jede Menge. Als Vorbild, das aber nicht eins zu eins übernommen wird, dient das revolutionäre Frankreich, das in Bayern viele Freunde hat. Reformiert werden unter anderem das Justizwesen, neues Strafgesetzbuch, die Truppenaushebung, allgemeine Wehrpflicht und die Religionspolitik, totale Toleranz gegenüber den christlichen Konfessionen, weniger Einschränkungen für die Juden. Allein die Integration ständig neuer Territorien verlangt dem Staat alles ab. Die Kreiseinteilung mit ihren neuen Verwaltungseinheiten nimmt keine Rücksicht auf gewachsene Strukturen. Unruhe und Protest regen sich an vielen Orten, aber von Revolte keine Spur. In Nürnberg verlegt der Buchhändler Johann Philipp Palm 1806 die antifranzösische Schmähschrift »Deutschland in seiner tiefen Erniedrigung. Napoleon ist beleidigt«. Weil Palm den Verfasser partout nicht nennen will, besteht der Kaiser darauf, ein Exempel zu statuieren. Palm wird hingerichtet und macht später als deutschnationaler Märtyrer Karriere. Aber 1806 spielt die Affäre Palm keine große Rolle in der Öffentlichkeit. Am härtesten wehren sich die Tiroler dagegen, Bayern zu werden. Das hat Gründe. Rund ums Inntal setzen sich die bayerischen Beamten in ihrem fortschrittlichen Reformeifer so eklatant über lokale Traditionen hinweg, wie keine Herrschaft vor oder nach ihnen. Das Fass zum Überlaufen bringen Zwangsrekrutierungen Anfang 1809. Der Aufstand unter Andreas Hofer führt im Windschatten des französisch-österreichischen Krieges zu monatelangen Schlachten mit tausenden Opfern, die Bayern nur mit französischer Hilfe für sich entscheiden kann. Kronprinz Ludwig sympathisiert offen mit den Aufständischen, obwohl er sie gleichzeitig bekämpfen lassen muss. Das bringt Napoleon derart in Rage, dass er sich zu dem Spruch hinreißen lässt: Was hindert mich daran, einen Kronprinzen erschießen zu lassen? Ihrem wichtigsten Ziel, völlige Souveränität für Bayern, kommen Montgelas und Max I. nur für kurze Zeit nahe, als das Gebiet zum Königreich erhoben wird. Das alte Reich geht 1806 kläglich unter und mit ihm die Reichspflichten seiner Mitglieder. Max träumt schon vom souveränen Bayern. Doch mit der Gründung des Rheinbundes im selben Jahr macht Napoleon die deutschen Mittelstaaten abhängig von Frankreichs Willen. Der Traum von äußerer Handlungsfreiheit bleibt eine Illusion, da hilft auch der schöne Königstitel nicht. Bayerns innerer Neuaufbau vor dem Hintergrund von Aufklärung und Revolution korrespondiert jeweils mit der außenpolitischen Situation. An der Seite Österreichs verliert Max 1801 den Krieg gegen Frankreich, nutzt aber den Untergang des Alten Reiches geschickt aus, sein Territorium zu mehren und mit Rückendeckung Napoleons vor dem Zugriff der in Bayern verhassten Österreicher zu schützen. Das offizielle Bündnis mit Frankreich 1805 gegen Österreich gerichtet, beschert ihm Königstitel, Land und Bürger, einstweilen Ruhe vor Wien und verwandtschaftliche Beziehungen mit dem Haus Bonaparte. Auf der anderen Seite muss Bayern jahrelang französische Truppen durchfüttern, wird wiederholt Kriegsschauplatz und beklagt vor allem im Russlandfeldzug 1812 mit 30.000 toten Soldaten einen hohen Blutzoll. Die Sympathie für Frankreich lässt nach. Gerade noch rechtzeitig vor der Völkerschlacht bei Leipzig 1813 fällt Max von Napoleon ab, um erneut im Konzert der Sieger mitzuspielen. Der Biergarten unter Kastanien von Katharina Behmer. Kein bayerischer Sommer ohne ein gemütliches Bier im Freien. Doch einst war dieses Vergnügen illegal. Der bayerische Biergarten ist schon ein wundersamer Ort. Unter Kastanien und auf Kies sitzt man auf langen Bänken und das selten allein. Howdy Herrer, Summer Mehrer. Ein Satz, der an einem lauschigen Sommerabend und nach ein paar Bier leicht über die Lippen geht. Eigentlich heißt das nur, setz dich her, dann sind wir mehr Leute. Und sei Teil von etwas Größerem. Dem Garten Eden, wo Bier in vollen Krügen fließt. Dem Reich, in dem vermögend neben Arm sitzt. Sei willkommen an diesem Ort der Völkerverständigung, inszeniert auch in einer bekannten Werbung. Drei ausländische Geschäftsmänner sitzen im Biergarten und finden nicht die richtigen Worte, um ihre Bestellung aufzugeben. Die Kellnerin nickt und bringt allen ein Weißbier. Am Ende sind alle so glücklich, wie man es nur in einer kleinen, heilen Welt sein kann. Längst ist Bavarian Beer Culture ein Exportschlager. In Südafrika kann man genauso im Beer Garden sitzen wie in Thailand oder Las Vegas. In letzterem sogar in einem Nachbau des Münchner Hofbräuhauses, inklusive Schweinebraten, Knödeln, Dirndldarmen und Blasmusik. Ungewohnt ist nur die Vorliebe der Amerikaner, Weißwürste zu braten und Tomatensaft in ihr Bier zu schütten. Alles andere ist gar nicht so untraditionell, wenn man die Anfänge der Biergartenkultur betrachtet. Diese geht auf Bierkeller zurück, in denen der Gerstensud auch in den warmen Monaten kühl lagern konnte. 10 Grad Celsius ist die Obergrenze für untergäriges Bier, wie es das bayerische Helle ist. Ab 1553 herrschte deshalb ein Sommerbrauverbot. Es durfte nur zwischen den beiden kirchlichen Feiertagen St. Michael und St. Georg helles Bier hergestellt werden, vom 29. September bis zum 23. April. Doch gerade im warmen Sommer schmeckt ein kühles Bier besonders gut. Also ab zum Bierkeller, wo das Bier in Krügen abgeholt und im Nu konsumiert werden konnte. Aber weshalb mit dem in dem Krug schwappenden Bier herumlaufen und riskieren, dass das Bier Schal oder Lack, wie der Bayer sagt, wird? Gemütlicher ließ es sich im Schatten der Kastanien genießen, welche oberhalb der unterirdischen Bierkeller gepflanzt wurden. Ihre großen Blätter schützten das Gewölbe darunter vor Sonneneinfall, ihre flachen Wurzeln schonten die Substanz der gemauerten Keller. Heute sind Kastanienbäume charakteristisches Merkmal eines bayerischen Biergartens. Damals aber galt die Rosskastanie noch als echter Exot. Und das klassische Biergartenelement Kies hatte zunächst einen rein praktischen Zweck. Die Steinchen sollten die Keller zusätzlich kühlen. Zudem half Eis dabei, die Temperatur konstant tief zu halten. Es wurde in großen Blöcken im Winter aus Seen gesägt und teils sogar per Eisenbahn geliefert. Nicht nur das Eis kam mit der Bahn, auch Ausflügler wurden von der Aussicht auf kühles Bier im Schattigen angezogen. Die Bierkeller wurden außerhalb des Münchner Stadtgebiets gebaut, weil hier tiefer gegraben werden konnte, und sie boten ein ideales Ausflugsziel für all jene, die im Sommer der Hitze der Stadt entkommen wollten. Sehr zum Leidwesen der Wirtshausbesitzer, denen im wahrsten Sinne des Wortes die Kundschaft davonlief. Die Wirte trugen ihren Unmut darüber 1773 dem Münchner Stadtrat vor, der daraufhin ein Mandat über die Verleitung des Biers erließ. Der Ausschank direkt am Brauereikeller war damit unter Strafe gestellt. Den Biergartenbetreibern war das egal, sie machten munter weiter. Und als das Gesetz 1791 und 1793 erneut auf das Nachdrücklichste betont wurde, entschlossen sich die Biergärtler dazu, dies auf das Nachdrücklichste zu ignorieren. Am 4. Januar 1812 gab der Gesetzgeber nach. Das Gewohnheitsrecht hatte gesiegt und der Ausschank wurde fortan erlaubt. Nur der Abverkauf von Speisen sollte ein Privileg der Wirtschaften bleiben. Hier rührt der Brauch her, der noch heute in traditionellen Biergärten gilt. Die Besucher dürfen ihre mitgebrachten Speisen verzehren. Stilecht als Brotzeit an der Bierbankgarnitur, die seit den 1950ern Platz zum geselligen Beisammensitzen bietet. Howdy herer, sammer mehrer. Die bayerische Staatsregierung betonte in der Biergartenverordnung von 1999 den gesellschaftlichen Wert der Biergärten, weil sie seit jeher beliebter Treffpunkt breiter Schichten der Bevölkerung sind und ein ungezwungenes, soziale Unterschiede überwindendes Miteinander ermöglichen. Kritiker halten das für ein romantisiertes Bild aus der Biedermeierzeit. Ohnehin ist die Münchner Schickeria eher bei einem Aperol Spritz am Gärtnerplatz anzutreffen als im Biergarten beim einfachen Volk. Der Garten Eden der uneingeschränkten Völkerverständigung liegt hier also vielleicht nicht, aber doch ein kleines bisschen Frieden inmitten der Hektik der Großstadt. Ob in München oder Las Vegas. München. Das Athen an der Isar. Von Svenja Muche. Vom Königsplatz bis zum Siegestor. Ludwig I. errichtet großartige Bauwerke, die oft an griechische Tempel erinnern und Bayerns Hauptstadt prägen. Nicht jeder ist begeistert. Der Anblick des Schönen erhebt den Menschen, so glaubt Ludwig I. von Bayern. Und niemand schuf Erhebenderes als die alten Griechen und ihre römischen Erben. An deren Größe soll das Königreich Bayern nach Ludwigs Willen anknüpfen, die Residenzstadt München durch klassizistische Bauten zu einem Athen an der Isar werden. Kaum ein anderer Monarch häuft eifriger Gemälde und antike Skulpturen an. Noch als Kronprinz verwandelt Ludwig München in eine Großbaustelle. Als Hauptassistenten für sein Projekt wählt er den Architekten Leo von Klenze. 1816 wird dieser zum Hofbaumeister und 2 Jahre darauf zum bayerischen Hofbauintendanten ernannt. Die beiden Männer verbindet die Liebe zur klassischen Antike und der Wille, Großes zu vollbringen. Noch 1816, 9 Jahre vor Ludwigs Krönung, beginnen die Bauarbeiten an der Glyptothek. Das Museum soll das Beste aus Ludwigs Kulturensammlung präsentieren. Klenze gestaltet das Eingangsportal wie die Front eines griechischen Tempels, ein Heiligtum für die Kunst. Ab 1830 ist es für alle geöffnet, Eintritt frei. Denn Ludwig lässt vor allem für die Öffentlichkeit bauen. Um das Volk durch Kunstgenuss zu bilden, aber auch um seine Bindung an das erst 1806 ausgerufene Königreich Bayern zu stärken. An der Theresienwiese erhebt sich ab 1853 die von Klenze entworfene Bayern-Kultstätte, eine kolossale Bronze-Bavaria, mehr als 18 Meter hoch, eingefasst von dorischen Säulengängen. Nero und ich sind die Einzigen, prahlt Ludwig angeblich, die so Großes gemacht haben. Bayerns König misst sich mit römischen Kaisern und italienischen Patriziern. Für seine Münchner Residenz bestellt er bei Klenze einen neuen Wohntrakt, gestaltet nach dem Palazzo Pitti in Florenz. Der festungsartige Bau war einst Sitz der Medici, wie Ludwig bedeutende Mäzene. Vor der Residenz Richtung Norden entsteht Münchens neue Hauptverkehrsader, die an Ludwigs 36. Geburtstag seinen Namen erhält. Die Ludwigstraße und den anschließenden Odeonsplatz sollen Paläste im italienischen Renaissance-Stil einrahmen. Nach dem Palais Leuchtenberg baut Klenze das Herzog-Max-Palais, und weil das Odeon, ein Konzertsaal, das Gesamtbild nicht stören soll, gibt er ihm ebenfalls die Fassade eines Wohnpalasts. Überhaupt ist manches Kulisse im Isar Athen. Privatleute, die an der Ludwigstraße bauen wollen, müssen ihre Pläne von Ludwig absegnen lassen. Aber dessen Repräsentationswille verträgt sich schlecht mit den Wünschen der bürgerlichen Bauherren. Die, so klagt Klenze, könnten nichts niedrig, klein, einfach, Ludwig dagegen nichts hoch, groß und reich genug haben. Also verbindet Klenze mehrere schmale Wohnhäuser mit breiten Palazzo-Fassaden. Die gegensätzlichen Bedürfnisse von Bürgern und König erschweren Ludwig auch die Finanzierung seines Bauprogramms. Oft muss er in die eigene Tasche greifen, weil das Parlament das Geld für seine Prachtentfaltung nicht bewilligt. Auch der Architekt von Ludwigs neuem München stößt auf Widerstand. Klenze ist wegen seiner Günstlingsrolle und Arroganz bei den Bayern verhasst. Die bekritteln statt ihrem König lieber den Mann aus dem Norden. Nicht mehr als schlechte Kopien antiker Vorbilder würde er fabrizieren. Dabei ist vieles, was die Kritiker bemängeln, Ludwigs Schuld. Der König zwingt Klenze zu kopieren, wo der schöpfen möchte. Wie Palladio, der geniale Renaissance-Architekt, will er die Formensprache der Antike neu interpretieren. Aber er bleibt, wie ein Zeitgenosse spottet, Ludwigs ungewöhnlich begabter Hilfsarbeiter. Ständig gibt der König Änderungsorders durch. Das obere Stockwerk breiter, die Quader größer. Klenze, ebenso selbstbewusst wie sein Dienstherr, hält dagegen, schafft es auch manches Mal, Ludwig zu überzeugen. Muss er doch Zugeständnisse machen, verurteilt er sie in seinen Memorabilien, einer Rechtfertigungsschrift an die Nachwelt. Es ist mehr ein Gegeneinander als ein Miteinander, in dem Ludwig und Leo von Klenze München neu erschaffen. Immerhin, bei der 1836 vollendeten alten Pinakothek hält Ludwig sich mit seinen Entwürfen zurück. Endlich kann Klenze Bögen und Säulen frei kombinieren und entwirft eine spektakuläre Bühne für Ludwigs Gemäldesammlung. 1400 Bilder lässt Klenze einzeln vermessen, um das Gebäude passend zu bauen. Oberlichter setzen Werke von Raphael oder Rubens in Szene. Mit dem Museumsbau nach Maß schafft Klenze sein Meisterstück. Selbst in der Weltstadt London schwärmt man nun von Bayern als »The Classic Country of the Arts«. So ist bei allem Hader für beide, König und Architekt, die Beziehung fruchtbar. Ludwigs Bauwut macht Leo von Klenze zu einem der bedeutendsten Architekten des deutschen Klassizismus. Und Klenze verewigt Ludwigs Vision bayerischer Größe im Münchner Stadtbild. Lola Montes – Ein Königreich für eine Frau von Svenja Muche. Sie verdreht Ludwig I. den Kopf und benutzt ihn für politischen Einfluss. Das ist sein Verhängnis. Hat sie es getan? Hat sie, wie Gerüchte behaupten, vor dem König ihre Brüste entblößt? Ludwig I. von Bayern ist jedenfalls verzückt nach diesem ersten Treffen mit der Tänzerin Lola Montes. Der 60-Jährige beginnt eine verhängnisvolle Affäre mit der 35 Jahre Jüngeren. Lola ist nicht strahlend schön, sie neigt zu Jähzorn, aber sie hat das gewisse Etwas. Als Ludwig sie im Oktober 1846 empfängt, ist sie schon eine europaweit bekannte Femme fatale. Doch Ludwig schätzt auch Lolas Bildung. Geboren wird sie als Elizabeth Chilbert in eine wohlhabende Familie in Irland. Nach einer gescheiterten Ehe lässt Eliza sich zur Tänzerin ausbilden, geht für einige Monate nach Spanien und nennt sich danach Donna Maria Dolores de Porris y Montes. Als angebliche spanische Tänzerin bezirzt sie einflussreiche Männer. Doch keiner verfällt ihr wohl so vollkommen wie Bayerns König. Ludwig schreibt seiner Lolita heißblütige Briefe, schenkt ihr ein Palais in München, zahlt für alles, was Lola sich wünscht. Seine Untertanen empört diese Verschwendung. Als Ludwig seine Geliebte auch noch zur Gräfin erhebt, ist das zu viel für die Bayern. Zumal die Ausländerin nun auch die Politik beeinflusst. Ludwig entlässt oder beruft Minister, je nachdem, ob sie seiner Lolita gewogen sind. Anfang 1848 protestieren in München Studenten gegen die Mätressenherrschaft. Schließlich schickt Ludwig seine Geliebte ins Schweizer Exil. Doch das Vertrauen der Bayern in ihren König ist zerrüttet. Als im März 1848 vielerorts in Europa Aufstände gegen die Herrschenden ausbrechen, fehlt Ludwig die Autorität, seine Macht zu verteidigen. Am 19. März 1848 dankt er zugunsten seines Sohnes ab. Nicht zuletzt, um als Privatmann mit Lola leben zu können. Doch die ist das Warten auf Ludwig schnell leid und zieht weiter. Nach London, Paris und zuletzt New York, wo Lola Montes 1861 stirbt. Ludwig sieht die Frau, für die er sein Königreich opferte, nie wieder. Ludwig II. Ein König in der Welt der Märchen. Von Katharina Meyer. Er ist jung, gerade 18 Jahre alt, als er auf den Thron gelangt, aber trotzdem ist er kein Mensch seiner Zeit. König Ludwig II. Sehnt sich nach der absoluten Herrschaft einstiger Regenten und zieht sich allmählich aus dem Leben zurück. Die Walt Disney Company versteht etwas von Marketing. Wenn also für das Disneyland Dornröschenschloss ein reales Vorbild genommen und dieses Schloss auch noch zum Firmenlogo erhoben wird, dann hat der Erbauer des Originals, Neuschwanstein, etwas richtig gemacht. Auch der Freistaat Bayern hat das vor langem erkannt. Die Schlösser, die König Ludwig II. Bauen ließ und die ihn seine Regentschaft, wenn nicht gar sein Leben kosteten, locken die ganze Welt an. Ludwig ist gerade 18 Jahre alt, als im März 1864 sein verhasster Vater Maximilian plötzlich stirbt. Wirklich sein Vater? Maximilian litt an einer Geschlechtskrankheit und der 1,91 Meter große Ludwig ähnelt ihm so wenig, dass schon bald Gerüchte kursieren. Ludwig-Biograf Rudolf Reiser ist überzeugt, dass Hofkapellmeister Giuseppe Tambosi der wahre Erzeuger ist. Ludwig mithin Halbitaliener. Der junge König stürzt sich eifrig in die Staatsgeschäfte und viele erwarten von ihm fortschrittliche Reformen. Aber Ludwig denkt gar nicht daran, sondern träumt davon, Bayerns konstitutionelle Monarchie in eine absolutistische umzuwandeln. Sein Vorbild ist Frankreichs Sonnenkönig Ludwig XIV. Der Ministerrat weiß, die Unerfahrenheit Ludwigs auszunutzen. Dessen Initiativen werden immer wieder untergraben, bis er sich enttäuscht von der Tagespolitik abwendet. Ein großer Streit entzündet sich, kurz nach Amtsantritt, als Ludwig den Komponisten Richard Wagner nach München holt und vor dem Bankrott rettet. Schon mit 15 Jahren hörte der einsame, sensible Kronprinz seine erste Wagner-Oper und war hingerissen. Ohne Ludwigs Förderung ist Wagners epochemachendes Werk nicht denkbar. Der Ministerrat jedoch fürchtet den als Aufrührer berüchtigten Komponisten und die ewig kritischen Münchner halten wenig von den teuren Operninszenierungen. Als Ludwigs Pläne für einen Musiktheaterneubau in der Hauptstadt ad acta gelegt werden, schwört der König jedem weiteren Versuch ab, seinem Volk Kultur nahezubringen. Das Theater entsteht trotzdem. In Bayreuth, wo die Festspiele bis heute ein kulturelles Großereignis sind. Obwohl er pazifistisch denkt, schickt Ludwig 1866 Soldaten in den Krieg. In einer Koalition mit Österreich und weiteren süddeutschen Staaten zieht Bayern gegen Preußen und unterliegt. Die staatliche Souveränität verliert Bayern 4 Jahre später im Deutsch-Französischen Krieg, in dem es an der Seite des siegreichen Preußen kämpft. Ludwig gibt dem Druck hin zur deutschen Einheit nach und trägt im November 1870 Preußen König Wilhelm I. die deutsche Kaiserkrone an. Dass sich Ludwig dafür vom preußischen Ministerpräsidenten Otto von Bismarck jährlich 300.000 Mark in seine Privatkasse zahlen lässt, trägt ihm den Vorwurf der Bestechlichkeit ein. Er selbst betrachtet seine Unterschrift unter den Kaiserbrief sein Leben lang als Scheitern. Gescheitert ist auch Ludwigs Verlobung mit Sophie, der jüngeren Schwester der österreichischen Kaiserin Elisabeth, besser bekannt als Sissi. Ludwig sagt die geplante Hochzeit 1867 ab und heizt damit das Gerede über seine homoerotischen Neigungen weiter an. Schon 1865 gab es einen Skandal um einen Reiterknecht, mit dem der König auffallend viel Zeit allein verbrachte. Später werden junge Reitersoldaten geradezu in Serie ins königliche Schlafgemach abkommandiert. Ludwigs Tagebuch gibt dabei Zeugnis für seine Gewissensqualen und seine Versuche, sein Begehren zurückzudrängen. Der König flüchtet in fantastische, viel zu teure Bauvorhaben. Schloss Herrenchiemsee, das als bayerisches Versailles konzipiert wird, ferner die kleine Rokokoperle Linderhof sowie das Königshaus am Schachen mit orientalischem Interieur. Und natürlich seine märchenhafte Ritterburg nahe Füssen, die später als Neuschwanstein weltberühmt wird. Ludwig interessiert sich für jeden Entwurf, jedes Schränkchen und jedes kleine technische Wunderwerk. Seine Schlösser vereinen architektonische Elemente vergangener Epochen auf nie dagewesene Weise und werden zugleich mit modernen Erfindungen bestückt. Mit Zentralheizung, Wasserklosetts und elektrischen Rufanlagen. Die Venusgrotte von Schloss Linderhof erhält sogar eine Dynamomaschine. So kann Ludwig nachts auf einem Muschelkahn über den Grottensee gleiten und sich dabei an elektrischen Lichtspielen erfreuen. Die Anlage gilt als das erste Elektrizitätswerk der Welt. Immerzu fordert die Fantasie des Königs den bayerischen Erfindergeist heraus. Alles, was seine Träume wirklich werden lässt, wird von ihm großzügig gefördert. Fotografie, Flugtechnik, Architektur, Chemie, Stromversorgung, Ingenieurwesen, Handwerk. In München gründet er auch die Königliche Polytechnische Hochschule, heute Technische Universität. All seine Bauten kosten den Staat nichts. Ludwig zahlt seine Vorhaben aus eigener Tasche. Nur reicht das Geld bald nicht mehr aus. Bei seinem Tod wird er 5,2 Millionen Goldmark offene Schulden haben, die die Wittelsbacher dann zügig begleichen. Der Ministerrat betrachtet das Treiben Ludwigs II. Mit Sorge und verlangt einen Baustopp seiner Schlösser. Der König weigert sich. Am 7. Juni 1886 fordert der Rat von Bernhard von Gutten, einem hoch angesehenen Psychiater der Universität München, ein Gutachten über den Geisteszustand des Königs an. 24 Stunden später stellt Gutten die Ferndiagnose über einen Patienten, dem er vor 11 Jahren einmal begegnet ist. Hochgradige Paranoia, was heute einer Schizophrenie entspricht. 3 weitere Gutachter unterzeichnen eilig den Befund. Wenig später wird König Ludwig in Neuschwanstein festgesetzt. Angesichts seiner Entmündigung, Absetzung und Verhaftung reagiert Ludwig II. Bemerkenswert ruhig. Nur ein Diener hört ihn murmeln, dass man mir die Krone nimmt, könnte ich verschmerzen, aber dass man mich für irrsinnig erklärt, überlebe ich nicht. Dann wird Ludwig nach Schloss Berg an den Starnberger See gebracht, wo er die Türen seiner Gemächer ohne Klinken, aber mit Gucklöchern versehen vorfindet. Seine schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten sich. Am Abend des 13. Juni 1886 spaziert er mit Psychiater Gutten am Ufer des Starnberger Sees. Als die beiden nicht zurückkommen, bricht eine Suchmannschaft auf. Kurz vor Mitternacht findet sie 2 Leichen im Wasser. 2 Tage später untersuchen Mediziner in München die Leiche des Königs und finden keine äußeren Verletzungen, im Gegensatz zum toten Psychiater, der sich offenbar gegen einen Angriff gewehrt hat. Vermutlich beging Ludwig Selbstmord und zog Gutten, der ihn retten wollte, mit in den Tod. Menschenscheu, exzentrisch, zerrissen zwischen seiner Homosexualität und seinem tiefen Gottesglauben, geprägt durch eine lieblose Kindheit. Ludwig II. Hatte sicher mit psychischen Problemen zu kämpfen, aber heutige Experten halten die Schizophrenie-Diagnose für unzutreffend. Der Münchner Psychiatrieprofessor Hans Förstl geht von einer Schizotypen-Persönlichkeitsstörung aus, die zu sozialem Rückzug und exzentrischem Verhalten führen kann. Das bayerische Volk, das seinen Kini halt für ein wenig sonderlich hielt, lag damals richtiger als Gutten. Die Bayern werden dem Kabinett und dem Prinzregenten Luitpold, der bereits als Nachfolger installiert ist, den Umgang mit dem König nie verzeihen. Als die Staatsregierung seine Schlösser öffentlich zugänglich macht, um die Verrücktheit des Monarchen zu beweisen, geht das nach hinten los. Die Menschen sind begeistert von den Fantasien des Märchenkönigs und sie fragen sich, ob er nicht doch ermordet wurde. Ludwig, der einmal klagte, der Blick des Volkes besudelt meine Schlösser, er wird nun zur Projektionsfläche der Träume seines Volkes. Die Welle der Ludwig-Verehrung schwappt über ganz Deutschland, erreicht 1890 Japan, später auch die USA. Die Schlösser, die den bayerischen Ministern so viel Sorge bereiteten, zogen bis heute über 130 Millionen Besucher an. Matthias Kneißl, eine tödliche Karriere. Von Martin Pfaffenzeller. Wilderer und Volksheld, Polizistenmörder und bayerischer Robin Hood. Das Leben des Räubers Kneißl kann nur enden, wie es endet. Als Henkers Mahlzeit bestellt der Räuber Matthias Kneißl 6 Bier, sonst nichts. Am nächsten Morgen kommen zwei Richtergehilfen in die Augsburger Todeszelle, rasieren ihm den Hinterkopf, legen ihm ein graues Totenkleid an und führen ihn auf den Gefängnishof. Ein Justizsekretär verliest Sätze aus dem Urteil, ein Geistlicher spricht, dann schlägt die Totenglocke. Henkers Knechte binden dem 26-jährigen Kneißl ein Tuch um die Augen und eine Schlinge um die Hände, schnallen ihn bäuchlings auf die Bank der Guillotine. Genau eine Minute und 22 Sekunden, nachdem Matthias Kneißl die Zelle verlassen hat, saust das Beil herunter und hackt ihm den Kopf vom Körper. Im Protokoll steht, er starb in musterhafter Ruhe. Mit der Hinrichtung am Morgen des 21. Februar 1902 ist der Fall Matthias Kneißl für den Staat erledigt. Der Räuber, Wilderer und Polizistenmörder hat seine gerechte Strafe erhalten. Doch viele Menschen sehen das anders. Für sie ist der Hingerichtete ein Volksheld, der sich gegen Willkür, Unterdrückung und Ausbeutung aufgelehnt hat, ein bayerischer Robin Hood. Seine Kindheit verbringt der 1875 geborene Kneißl mit 5 jüngeren Geschwistern im Dachauer Hinterland. 5 weitere sind früh gestorben. Sein Vater, ein Müller, verschwindet wegen Wilderei und Diebstahls immer wieder im Zuchthaus. Seine Mutter stammt aus einer italienischen Einwandererfamilie. Die Nachbarn sagen ihr nach, dass sie lieber das Jagdgewehr als den Kochlöffel in die Hand nimmt. Ein Onkel war Räuber und wurde vor Matthias' Geburt bei einem Überfall erschossen. Die Eltern bewirtschafteten ein Gasthaus in Unterweikertshofen. Einige Stammgäste sind Wilderer, die ihre Beute in der Wirtschaft verkaufen. Später zieht die Familie in eine Mühle im nahen Sulzemoos und bietet weiter Kriminellen Unterschlupf. Dieses Umfeld prägt offenbar den Hirs, wie die Eltern ihren Erstgeborenen rufen. Ein Grundschullehrer bezeichnet ihn als Zuchthauspflanze. Als er 14 Jahre alt ist, steht in seinem Zeugnis: Anlagen, wenige, Fleiß, sehr faul, Betragen, grob und unanständig. Mit 15 muss er 3 Tage ins Gefängnis, weil er die Schule geschwänzt und stattdessen auf einem Faschingsball getanzt hat. Seine Polizeiakte vermerkt Jagdvergehen, Waffentragen und Beamtenbeleidigung. 1892 überfallen Räuber eine Wallfahrtskirche bei Friedberg. Die Gendarmerie kommt zur Mühle. Der Vater versucht zu fliehen, stürzt in einen Bach und stirbt an den Folgen. Die Mutter wird wegen Hehlerei zu 6 Monaten und 3 Tagen Haft verurteilt. Die Kneißl-Kinder sind sich selbst überlassen, weil kein Amt oder Vormund sich für sie zuständig fühlt. Matthias ist da 17 und geht mit seinem Bruder Alois wildern und rauben. Alois schießt einen Polizisten an, wird verhaftet und stirbt im Gefängnis an Tuberkulose. Matthias kommt 1899 wieder frei und plant, nach Amerika auszuwandern. Das Geld dafür will er in einer Schreinerei verdienen. Doch als der Meister von seiner kriminellen Vergangenheit erfährt, entlässt er ihn. Arbeit findet Kneißl nicht mehr. Am 4. Juni 1900 stiehlt er zwei Jagdgewehre aus einem Sauerlacher Wirtshaus. Nun fährt er mit dem Fahrrad übers Land, bedroht abgelegene Höfe und raubt Hühner oder Pfandbriefe. Bald sucht ihn die Gendarmerie mit Steckbriefen. Im November überraschen zwei Polizisten Kneißl in der Stube eines Bauernhofes. Er kniet sich hin und schießt. Ein Gendarm verblutet sofort, der andere stirbt im Krankenhaus an einer Lungenentzündung. Kneißl ist nun ein Mörder. Die Polizei zieht für die Fahndung Beamte aus ganz Bayern zusammen, setzt verdeckte Ermittler ein und erhöht das Kopfgeld auf 1000 Goldmark, etwa 6-mal so viel wie ein Knecht im Jahr verdient. Die meisten Dorfbewohner aber decken Kneißl. Manche bewundern, dass er sich gegen den Staat auflehnt, andere lassen sich mit frischem Wild bestechen, wieder andere fürchten seine Rache. Ein Bauer schiebt den Räuber laut Legende in einem Güllefass an der Gendarmerie vorbei. Ein Ermittler klagt, dass die Leute nicht mithelfen und kneißlerisch gestimmt seien. Die Presse berichtet voll Hohn über die Misserfolge der Polizei. Fahrende Sänger stimmen Spottlieder an, Postkarten zeigen Karikaturen von unfähigen Gendarmen mit Pickelhauben und Kaiser Wilhelm II Bärten. Anfang März 1901 lockt eine frühere Geliebte Kneißl in eine Scheune in Geisenhofen. 160 Schutzleute und Polizisten umstellen das Gebäude und nehmen es eine halbe Stunde lang unter Feuer. Dann stürmen Beamte hinein, finden den unbewaffneten Räuber und schießen ihm eine Kugel in den Bauch. Kneißl überlebt dank einer Notoperation. Sympathisanten schicken ihm Blumen und Briefe ins Gefängnis. Der Staatsanwalt aber nennt ihn eine Bestie, die aus der menschlichen Gesellschaft ausgemerzt werden müsse. Der Richter verurteilt ihn zum Tod, ein Gnadengesuch lehnt der Prinzregent ab. Als Kneißl von seiner Hinrichtung erfährt, soll er gesagt haben, »Die Woche fängt schon gut an.« Nur kann diese Überlieferung kaum stimmen, weil der Staatsanwalt ihn laut Akte an einem Mittwoch informiert hat. Der legendäre Spruch aber zementiert Kneißls Status als Held der gebeutelten ländlichen Unterschicht. Später inszenieren Theaterautoren und Filmemacher seine Geschichte als Romanze, Komödie und Sozialdrama und machen den Räuber unsterblich. Prinzregent Luitpold. Keine Lust auf Machtpolitik. Von Manuela Rassaus. Historiker machen ihn für den Niedergang des bayerischen Königtums verantwortlich. Dabei regierte Luitpold friedlich, sparsam und tatkräftig. Wer soll Bayern regieren? Diese Frage stellt sich 1886, als Luitpolds Neffe, Märchenkönig Ludwig II., entmündigt und 4 Tage darauf ertrunken aus dem Starnberger See gefischt wird. Der Bruder und Nachfolger Ludwig II. Auf dem Thron, König Otto I., gilt wegen Wahnvorstellungen und Schreiattacken von Beginn an als regierungsunfähig. Anstelle des geisteskranken Otto nimmt der verwitwete 65-jährige Luitpold die Zügel Bayerns in die Hand. Als Prinzregent besitzt er zwar beschränkte Vollmachten, aber er kann regieren. Und wie Luitpold regiert. Der sparsame Herrscher saniert Bayerns Finanzen. Der Handel zieht an. Nie zuvor ist in München so viel gebaut worden. Die Stadt wächst zur glanzvollen Metropole heran. Der katholische, aber auch liberale Luitpold lässt 1903 in Bayern, als zweites Land nach Baden, Frauen fürs Studium zu. Und er bezuschusst armen Jugendlichen eine akademische Bildung. Münchens Universität zieht die besten Forscher an, etwa Wilhelm Konrad Röntgen, der für seine Röntgenstrahlen 1901 als erster Physiker den Nobelpreis erhält. Kunstsammler Luitpold besucht unbekannte Maler, Zeitungsartikel über diese Visiten verschaffen ihnen Aufträge. Der Sohn Ludwig I., der 1866 als Armeekommandeur gegen die Preußen verloren hatte und Bayerns Militärführung nach deren Vorbild reorganisierte, verkörpert nun Volksnähe. Er bewandert Berge und stiefelt in kurzer Lederhose durch Wälder. In Oberstdorf, dem Jagdsitz Luitpolds, bekommt zu seinem Geburtstag am 12. März jedes Kind ab dem 3. Schuljahr einen Schoppen Bier. Damals ein Heilmittel, da Wasser und sogar Milch oft bakterienverseucht waren. Als Luitpold am 12. Dezember 1912 stirbt, trauern die Bayern quer durch alle Schichten um den milden 91-Jährigen. Luitpold hat keine Machtpolitik betrieben. Deshalb geben ihm manche Historiker die Schuld am Niedergang des bayerischen Königtums. Immerhin hat in den 26 Jahren seiner Regentschaft Friede geherrscht. Diese Zeit wird nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 als gute alte Zeit verklärt. An sie erinnern zahlreiche Luitpold- und Prinzregentenstraßen. Karl Valentin, tragischer Komiker. Von Michael Feldhoff. Anfang des 20. Jahrhunderts bringt er die Münchner zum Lachen und steigt zu Bayerns legendärem Sprachakrobaten auf. Doch sein Leben endet bitter. Dieser Mensch ist ein durchaus komplizierter, blutiger Witz, beschreibt Bertolt Brecht den klapperdürren Lulatsch, den viele Jahre später Komiker wie Loriot und Helge Schneider zum Vorbild erklären. Saudumm daherreden ist die Spezialität des Exzentrikers und Hypochonders Karl Valentin. Seine Sprachakrobatik ist legendär. Ich weiß nicht mehr genau, war es gestern oder im 4. Stock oben? Oder mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Geboren wird Valentin 1882 im Münchner Stadtteil Au. Er macht eine Schreinerlehre, tritt aber schon kurz danach mit seinen Wortspielereien in Münchner Wirtshäusern und Singspielhallen auf. Der Durchbruch gelingt ihm 1908 im renommierten Frankfurter Hof. Schnell avanciert er zum beliebtesten Komiker Münchens. Er lernt seine kongeniale Partnerin Liesel Karlstadt kennen, die auch privat an seiner Seite steht. Schnell begeistern die beiden mit ihren Slapstick-Improvisationen das Publikum. Valentin kann sich eh keine festen Texte merken. In den goldenen 20er Jahren steht Valentin auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Er ist auf den großen Theaterbühnen in München und Berlin unterwegs, singt für Schallplatten und dreht stumm wie Tonfilme in seinem eigenen Filmstudio. Die Folgeprojekte werden ein Desaster. Sein Lach- und Gruselkeller, das Panoptikum in München, wird ein Misserfolg. Valentin ist pleite und seine Freundin Liesel Karlstadt gleich mit. Unter den Nationalsozialisten gerät Valentin ins Abseits. Er hat kaum noch Auftrittsmöglichkeiten. Nach dem Krieg will ihn keiner mehr hören. Die Deutschen wünschen sich leichtere Unterhaltung. Verbittert, unterernährt und arm stirbt der begnadete Komiker am 9. Februar 1948 an einer Lungenentzündung. Sich selbst charakterisierte Valentin zeitlebens so: Ich bin kein direkter Rüpel, aber die Brennnessel unter den Liebesblumen. Nationalsozialismus. Hitlers politische Heimat. Von Ulrich Mehr. Der Ursprung und Aufstieg der NS-Bewegung sind aufs Engste mit München und Bayern verbunden. Herbst 1942, Wolfschanze, Ostpreußen. 5 junge Frauen warten aufgeregt im Vorraum des Führerhauptquartiers, da öffnet sich eine Tür und Adolf Hitler tritt ein. Er wird gleich eine von ihnen zur Sekretärin auswählen. Als sich Traudl Junge aus München vorstellt, nickt Hitler versonnen. Eine Münchnerin, na, dann wollen wir mal. Mit dieser bezeichnenden Szene beginnt der Kinofilm Der Untergang. München und Bayern sind für Hitlers Aufstieg vom Gefreiten zum Diktator von großer Bedeutung. Er denkt später oft an die dortige Zeit zurück. Seine Karriere beginnt am 12. September 1919 in der Gaststätte Sternecker Bräu im Zentrum Münchens. Auf einem Treffen der Deutschen Arbeiterpartei erhebt er das Wort und macht dabei so viel Eindruck, dass der Gründer Anton Drexler einem Parteikollegen zuraunt: Mensch, der hat er goschen, den könnt man brauchen. In wenigen Monaten steigt Hitler zum Einpeitscher auf und wiegelt die Menschen in den Wirtshäusern und dem legendären Zirkus Krone auf. Bald finden sich Gönner wie der deutsch-amerikanische Kunsthändler Ernst Hanfstengel und der Klavierbauer Edwin Bechstein. Sie hoffen, mit Hilfe Hitlers die linke jüdische Weimarer Republik begraben zu können. München und Oberbayern erweisen sich für solch eine rechte Utopie als ideal. Hier im Süden des Reichs sammeln sich Monarchisten, völkische Freikorps, Antidemokraten und Rassisten. Und nun, nach den wirren Wochen der linken Räterepublik Anfang 1919, wollen viele Münchner keine Experimente mehr. Die Rache der Weißen an den Roten ist erbarmungslos und hat bereits hunderte Opfer gefordert, darunter 21 Mitglieder des katholischen Arbeitervereins St. Josef, die von Freikorpsmännern fälschlich für Spartakisten gehalten wurden. Kaum irgendwo ist die Stimmung so aufgeheizt wie in Bayern. Auch an den Universitäten streitet man heftig. 1920 wird der Soziologe Max Weber vom Katheder im Auditorium Maximum in München heruntergebrüllt. Weber hat sich gegen die Begnadigung des jungen Grafen von Arco auf Valley ausgesprochen, der den ersten bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner auf offener Straße erschossen hatte. Weber kritisiert rechte Studenten, die sich für den Mörder einsetzen. Sie haben einen Fanatiker einen Patrioten genannt. Im Spätherbst 1923, als eine Hyperinflation die Menschen verzweifeln lässt, riskieren Hitler und seine Mannen eine nationale Revolution. Am Abend des 8. November schießt der Agitator auf einer Versammlung im Bürgerbräukeller, an der hohe Politiker und Militärs teilnehmen, in die Saaldecke. Darauf macht er sich mit schwer bewaffneten SA-Männern auf zum Marsch auf Berlin. Der Putsch endet jedoch schon am nächsten Mittag an der Feldherrnhalle. Bei einem Schusswechsel mit der bayerischen Landespolizei sterben 15 Putschisten, 4 Polizisten und ein Oberkellner. Für den Aufstand wird Hitler vom Volksgericht München zu einer kurzen Haftstrafe verurteilt. Er habe zwar Hochverrat begangen, aber dabei eine ehrenhafte Gesinnung gezeigt. Während München rasch zu einem rechten Sammelbecken wird, verzweifelt der Schriftsteller Leon Feuchtwanger schier an der Verwandlung seiner schönen Heimatstadt. In seinem Schlüsselroman Erfolg zeichnet er 1930 satirisch und anklagend ein bayerisches Sittengemälde und demaskiert die faschistischen Tendenzen in der Gesellschaft. Auch der in München lebende Thomas Mann, Literaturnobelpreisträger von 1929, warnt vor dem Faschismus. Beide werden mit Häme und Hass überzogen, verlassen schließlich Deutschland und überleben im kalifornischen Exil. In der bayerischen Provinz, wo fast die Hälfte der Menschen noch von der Landwirtschaft lebt, werden besonders jüdische Familien bedroht. Deren Lage hat jüngst der Publizist Raphael Seligmann in seinem biografischen Roman Lauf Ludwig Lauft beschrieben. Lebensnah und beklemmend berichtet er, wie sein Vater in der schwäbischen Gemeinde Ichenhausen im Landkreis Günzburg aufwuchs. Es ist eine glückliche Kindheit zwischen Bolzplatz und Synagogenchor, ehe Nationalsozialisten das Miteinander von Christen und Juden auch in diesem Dorf vergiften. Lauft weg, soweit ihr könnt, warnt der Ortspfarrer rechtzeitig Ludwig Seligmann, der im März 1933 mit seinem Bruder nach Frankreich flieht. Während sich mit Beginn der NS-Diktatur das Machtzentrum nach Berlin verlagert, bleibt München das Herz des Regimes. In der Hauptstadt der Bewegung befindet sich weiterhin die Parteizentrale, Braunes Haus. Viele bayerische Städte zelebrieren die NS-Herrschaft. So erbebt Nürnberg alljährlich im September eine ganze Woche lang unter den Massenaufläufen der Reichsparteitage. Auch die unerbittlichen Rassengesetze von 1935 werden in der Frankenmetropole beschlossen. In Bayreuth findet der Wagnerianer Hitler im Wagner-Clan eine Art Ersatzfamilie. Ferner liegt die Stadt, in der die NSDAP erstmals eine absolute Mehrheit errungen hat, in Bayern. Seit 1929 dominiert die Partei den Stadtrat im oberfränkischen Coburg. Hitler war dort schon 1922 bei einer völkischen Versammlung namens Deutscher Tag zum ersten Mal außerhalb Münchens aufgetreten. Und nicht zu vergessen, der Berghof am Obersalzberg bei Berchtesgaden dient Hitler fast bis zuletzt als Treffpunkt seines Hofstaats und als inoffizieller Regierungssitz. Trotz allem regt sich auch Widerstand in Bayern. 1939 führt der einsame Held Georg Elser einen tollkühnen Bombenanschlag im Bürgerbräukeller durch. Und im Sommer 1942 will die Studentengruppe Weiße Rose um die Geschwister Sophie und Hans Scholl die Menschen mit Flugblättern aufrütteln. Sehr viele dieser Aufrechten bezahlen ihr Engagement mit ihrem Leben. Mit Fortdauer des Krieges erreichen die Bomberflotten der Alliierten auch bayerische Orte. Im Februar 1944 wird die Altstadt von Augsburg mit dem historischen Rathaus und Teilen der Fuggerei zerstört. Im April brennt der historische Stadtkern Münchens. Noch 70 Jahre später, 2014, erinnert sich ein hochbetagter Starnberger Feuerwehrmann an das Inferno. Auf der Fahrt zum Einsatz nach München habe man im Nachthimmel den Widerschein der Feuersbrunst gesehen. In jener Nacht auf den 25. April 1944 brannten wertvollste Bauten ab, die Residenz, das Konzerthaus Odeon, das Rokokopalais, die Staatsbibliothek, die Herzogspitalkirche, die Alte Akademie. In München der Nachkriegszeit setzen sich Oberbürgermeister wie Karl Scharnagel und Thomas Wimmer sowie Stadtbaurat Karl Meitinger hartnäckig dafür ein, dass das alte München wiedererstehe, fast so glänzend schön wie ehedem, wie vor der Zeit des Ersten Weltkriegs und dem Albtraum der Nationalsozialisten. Fünftes Kapitel: Gegenwart. Neuer Aufstieg, 1945 bis heute. Nach dem Zweiten Weltkrieg erfindet sich das Land erfolgreich neu. Aber was macht Bayern eigentlich so besonders? Ewige Regierungspartei mit Laptop und Lederhose. Von Roman Deininger. Nach dem Zweiten Weltkrieg steigt die CSU zur erfolgreichsten Partei Europas auf. Dabei helfen ihr Entschlossenheit, ordentlich Größenwahn und eine zuweilen äußerst tolerante Wählerschaft. Die bayerische Staatsregierung lud im November 2018 zu einem Festakt ins Münchner Nationaltheater. Gefeiert wurde der 100. Gründungstag des Freistaats. In seiner Rede vollbrachte Ministerpräsident Markus Söder dabei ein erstaunliches Kunststück. Er erwähnte den Gründer dieses Freistaats, Kurt Eisner, mit keinem Wort. Es war ein Moment der Kleinmut, der deutlich machte, dass die CSU nicht bereit ist, Glanz und Gloria der bayerischen Geschichte zu teilen, schon gar nicht mit einem Sozialisten. Die CSU tut gern so, als hätte Franz Josef Strauß persönlich die Alpen aufgefaltet und Edmund Stoiber eigenhändig den Chiemsee ausgehoben. Den Löwen und die Raute, die das Logo der CSU bilden, hat sie einst dem bayerischen Staatswappen entliehen und offenbar vergessen zurückzugeben. Die schamlose, aber auch clevere Vereinnahmung bayerischer Identität und Folklore hat der Christlich-Sozialen Union wesentlich dabei geholfen, die, neben der Südtiroler Volkspartei, erfolgreichste Partei in Nachkriegseuropa zu werden. Wäre dieser Sonderfall unter den deutschen Parteien in einem anderen Bundesland denkbar? Wahrscheinlich nicht, denn so wie Bayern kein ganz normales Land ist, ist auch die CSU keine ganz normale Partei. Land und Partei teilen den Sinn für Theatralik, die Neigung zum Größenwahn. Die CSU spiegelt bayerische Paradoxien, sie ist kraftstrotzend und verletzlich, heimatverliebt und weltläufig, autoritätsgläubig und anarchisch. Wie gemacht für die Hauptrolle im großen bayerischen Welttheater, das selbst in Herne oder Husum das Publikum unterhält. Die Hegemonie der CSU gründet auf Glück und Geschick auch beim Wandel des Freistaats vom Agrar zum Industrieland. Der CSU gelang es, sich sowohl die Segnungen des Fortschritts als auch die Traditionen der alten bäuerlichen Welt auf die Fahnen zu schreiben. Ein Plakat für die Landtagswahl 1970 zeigt ein entzückendes Kirchlein neben einer Radarstation. Es ist die Frühfassung von Stoibers Laptop und Lederhose. Seit 1945 ist Bayern von 8 auf 13 Millionen Einwohner gewachsen und sehr reich geworden. Die Frage ist nur, wegen der CSU oder trotz der CSU? Unter Wirtschaftshistorikern kann man den Konsens ausmachen, dass die Bedingungen im Land für jede Regierung günstig gewesen seien, aber dass die CSU den rasanten Umbruch gut moderiert hat. Zu Nutzen gewusst hat die CSU stets ihre einzigartige Doppelrolle als Regionalpartei mit Bundesanspruch. Sie macht als Anwalt Bayerns politische Beute in Berlin, um in München ihre Herrschaft zu sichern. Die Macht im Land wiederum braucht sie, um sich im Bund durchsetzen zu können. Und sei es bei Betreuungsgeld oder PKW-Maut. Die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag gibt der CSU ein beinahe absolutes Vetorecht, obwohl sie viel kleiner ist als die Schwesterpartei. Nur so konnte sie die Bundesrepublik im Asylstreit des Sommers 2018 an den Rand einer Staatskrise rücken. Die Rolle der CSU als Hüterin bayerischer Herrlichkeit ist nicht vom weiß-blauen Himmel gefallen. Von Ende der 40er Jahre bis Anfang der 60er Jahre lieferte sie sich mit der Bayernpartei ein erbittertes Duell darum, wer bayerischer ist. Die Bayernpartei war, wie Strauß analysierte, der strategische Gegner bei der ländlichen Stammklientel. Sie war an zwei Landesregierungen beteiligt. Bei der Landtagswahl 1950 erreichte sie 17,9%. Hätte sie sich in nennenswerter Größe behauptet, wäre die CSU-Vorherrschaft unmöglich geworden. Doch die CSU rang die Konkurrenz mit brutaler Entschlossenheit nieder und hängte etwa deren Funktionären skrupellos Skandale an. Bei der Landtagswahl 1966 verpasste die Bayernpartei den Einzug in den Landtag und 1970 holte die CSU die absolute Mehrheit der Stimmen. Zuvor hatte die CSU heftige innere Flügelkämpfe ausgetragen. Nach der Gründung 1945, ein genaues Datum kann die Partei auch zu ihrem 75. Geburtstag 2020 nicht angeben, standen sich zwei Lager gegenüber, die beide vor Bayernliebe glühten. Die Liberalen um Josef Müller, den Ochsensepp, wollten die konfessionelle Öffnung der CSU und sahen den Platz des Landes in einem gesamtdeutschen Gefüge. Die Konservativen um Alois Hundhammer und den ersten Bundesfinanzminister Fritz Schäffer verstanden die CSU als katholische Kraft und forderten eine größtmögliche Eigenstaatlichkeit Bayerns. Auf ihr Betreiben hätte sich das Land in seinen Verfassungsberatungen sogar um ein Haar einen Staatspräsidenten zugelegt. Am Ende gewannen die Liberalen den Richtungsstreit und die CSU wuchs zu einer Volkspartei neuen Typs heran. Sie war Heimat für Katholiken und Protestanten, für Arbeiter und Unternehmer, für Land und Stadt. Sie war gesellschaftlich von Anfang an breiter verwurzelt als die CDU und sowieso als die SPD. Breite ist es, aus der sie bis heute schöpft. Die CSU musste in München nur selten Koalitionen schließen, weil sie in sich eine Koalition war, die sehr unterschiedliche Interessen austarierte. Wo sich ein Edmund Stoiber für die konservativen Wähler fand, fand sich ein Theo Weigel für die Liberalen. Zur Wahrheit gehört jedoch, dass die CSU nach dem Krieg unter ihrem großen Zelt auch Figuren tolerierte, die aus der NS-Zeit schwer belastet waren. Theodor Maunz etwa, der sich als Staatsrechtler Hitler angedient und dessen Rassenideologie gerechtfertigt hatte, war von 1957 bis 1964 bayerischer Kultusminister. Dass sie Wähler rechts der Mitte integrierte, wurde der CSU zuweilen vorgeworfen, war aber eine demokratische Leistung. In der Wahl ihrer Mittel war sie dabei nie zimperlich. Die Politik der Ressentiments gehörte lange zum Standardwerkzeug. Das Strauß-Mantra, dass es rechts der CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben dürfe, war auch ein strategisches. Die Republikaner bekämpfte Strauß in den 80er Jahren deshalb so wütend, weil sie der CSU wertvolle Stimmen kosteten. Dazu kam, dass die Republikaner bayerischen Ursprungs waren und ihr Vorsitzender Franz Schönhuber ein ehemaliger Strauß-Vertrauter. Als Schönhuber Bierzelte füllte, war die Sache für Strauß vollends eine persönliche. Während die CSU 30 Jahre später beim Aufkommen der AfD lange vor direkten Angriffen zurückschreckte, zog sie gegen die Republikaner unverzüglich zu Felde. 1990 scheiterte die Schönhuber-Truppe mit 4,9% am Einzug in den Landtag und zerlegte sich danach in internen Konflikten. Krisen hat die CSU viele erlebt, sie hat sie allerdings meist verblüffend gut überstanden. Bis heute ist es vielen Beobachtern ein Rätsel, warum all die Amigo-Steuer- und Starfighter-Affären der unverbrüchlichen Treue der bayerischen Wähler zu ihrer selbsternannten Staatspartei nichts anhaben konnten. Selbst aus den Milliardenverlusten der Landesbank etwa konnte die Opposition praktisch kein Kapital schlagen. Vermutlich waren die Bayern nachsichtig, solange sie ihr persönliches Wirtschaftswunder erlebten und selbst keine Nachteile durch die Skandale spürten. Bei Strauß war das für viele sogar eine Qualität, sich nicht erwischen zu lassen, vermutet der Kabarettist Hans Well, der mit der Biermöselblasen tapfer gegen den CSU-Absolutismus ansang. Im Übrigen mag es sein, dass mancher Bayer sich ungern von draußen reinreden lässt. Wenn ein Kommentator aus Hamburg einen Skandal geißelt, regt man sich in München schon mit Fleiß nicht groß auf. Viele Jahrzehnte lang hat die CSU das Lebensgefühl einer Mehrheit der Bayern getroffen. Aber dieses eine Lebensgefühl gibt es heute nicht mehr. Das Volk, das die Volkspartei CSU einst hinter sich versammelt hat, ist in Völkchen zerfallen. Säkularisierung und Individualisierung haben Bayern grundlegend verändert. Weder Kirche noch Wirtshaus halten die alte Kernklientel der Partei zusammen. Die CSU, dieser Sonderfall der deutschen Politik, hatte es noch nie so schwer wie heute, ihre Ausnahmestellung zu bewahren. Interview. Im Bayerischen hält man eine Wahrheit aufrecht. Der Kabarettist Gerhard Polt über Besonderheiten des Dialekts, eine unterschätzte Schlacht gegen die Preußen und die Frage, ob der Bayer einen Leithammel braucht, dem er folgen kann. Interview: Dirk Liesemeer und Christian Pantle. Herr Polt, es gibt einen britischen Humor, einen Wiener Humor, aber gibt es auch einen bayerischen? Ich bin oft schon gefragt worden, wie ich den bayerischen Humor empfinde. Dazu muss ich sagen, ich persönlich kenne ihn nicht. Er ist mir nie begegnet. Natürlich kann man fragen, was wäre bayerischer Humor, wenn es ihn gäbe? Ich sage, Humor ist immer dann, wenn er stattfindet. Der bayerische Humor steht und fällt mit dem Dialekt. Was macht den bayerischen Dialekt so besonders? Der bayerische Dialekt benutzt den Konjunktiv, den Irrealis. Ein Beispiel. Nur könnte sein, dass eben das nicht gewesen war. Dann könnte es sein, dass eben dem nicht so gewesen war. Es gibt dieses Spiel mit dem Irrealen, das tief im Denken der Bayern drin ist. Man kann bestimmte Dinge nicht präzisieren, sondern hält eine gewisse Wahrheit aufrecht. Wenn Sie in eine bayerische Bäckerei gehen, dann sind Sie gut beraten, nicht zu sagen: Bitte geben Sie mir zwei Brötchen, sondern ich täte noch gern zwei Brot haben, wenn Sie es hätt. Also, ich täte gern noch zwei Brote haben, wenn ihr welches hättet. Wird so etwas vor allem von bayerischem Publikum verstanden? Vielleicht. Aber Loriot hat mir gegenüber einmal gemeint, für ihn klingt es versöhnlicher, wenn ein Bayer etwas Tragisches sagt, als wenn es andere in ihren Dialekten sagen. Ich fand das sehr nett. Das Kabarett entstand um die Wende zum 20. Jahrhundert in Paris und Berlin, später auch in München. Wenn Sie zurückdenken, welcher bayerische Kabarettist fällt Ihnen als erster ein? Er war zwar kein Bayer, hat aber in Bayern gelebt, Werner Fink. Schon vor dem Dritten Reich hatte er einen Namen. Man kann ihn in seiner Vortragsweise mit Dieter Hildebrand vergleichen. Er liebte es, Dinge anzudeuten, um die Menschen zum Weiterdenken zu verleiten. Einmal während der NS-Zeit saß ein Spitzel unten im Publikum und schrieb alles mit. Da sagte Fink von der Bühne herab zu ihm: »Kommen Sie mit oder muss ich mitkommen?« Er kam später in eine Art Strafbataillon, was er aber überlebte. Haben Sie in Schwabing, wo Sie aufgewachsen sind, etwas von der dortigen Kabarettszene aufschnappen können? Ich kannte Jazzkeller, in denen Kabarett stattfanden und wo sich ein bestimmtes Milieu versammelte. Maler, Schriftsteller, Karikaturisten. Einmal in einem Lokal in der Türkenstraße habe ich den Dichter Eugen Roth kennengelernt, was mich beeindruckt hat. Aber bevor ich Kabarettist wurde, war ich am Theater, an den Münchner Kammerspielen. Lange war das Kabarett in den Großstädten daheim. Anfang der 1970er Jahre kam es aufs Land. Erinnern Sie sich noch, wie das vor sich ging? Kabarett hieß damals, Intellektuelle machen ein Programm für Intellektuelle. Parallel dazu gab es aber die Brädelkunst, also das, was man heute Kleinkunst nennt. Sie war volkstümlicher, was nicht heißt, dass sie nicht politisch wirkte. Vorstadtbrädel, hat man gesagt. Es waren dann die Brädelkunst und Formationen wie die Biermöselblasen, die das Kabarett in den 1970er Jahren aufs Land und in die Bierzelte brachten. Nicht vergessen sollte man dabei auch, dass es in der bayerischen Volksmusik immer schon sozialkritische Stücke gab, etwa über das Soldatendasein. Hin und wieder greifen sie auch historische Themen auf. Wie schwierig ist es, diese dem Publikum verständlich zu machen? Ich bin grundsätzlich nicht so sehr aktuell. Ich versuche, akut zu sein. Auf der Bühne erzähle ich gerne von etwas, das keiner kennt. Man kann zur Schlacht von Ampfing alles Mögliche behaupten. Wenn die Schlacht nicht gewesen wäre, dann wäre der Bierpreis heute niedriger oder höher, je nachdem. Es ist wie in der Politik. Man sagt, dieses oder jenes sei Fakt, aber bleibt alle Belege schuldig. Wir können das ja auch sehr gut bei Herrn Trump beobachten. Oft behaupten Menschen auch im besten Glauben, dieses oder jenes sei so oder so gewesen, aber tatsächlich stimmt es nicht. Übrigens ist auch das für mich eine angenehme Eigenschaft des Bayerischen, jemanden in seinem Glauben zu lassen. Man muss nicht immer ein Aufklärungsfanatiker sein. Bayern hat viele Künstler, Schauspieler und Maler hervorgebracht, aber besserwisserische Bohrer eher nicht so viele. Vielleicht sitze ich da aber auch einem Klischee auf. Apropos Klischee, Sie sollen mal gesagt haben, die Zahl der bayerischen Klischeeträger wird immer kleiner, das Klischee aber seltsamerweise immer größer. Ja, da ist was dran. Vielleicht hat es damit zu tun, dass man sich heutzutage nicht mehr so in die anderen hineinversetzt, weil man andere Sprachen außer Englisch kaum mehr lernt. Die Leute fahren überall hin, aber sie kommen nirgendwo mehr an. Früher gab es hier am Schliersee Treuenadeln für Leute, die 40 Jahre lang jeden Urlaub am gleichen Ort verbracht haben. Das gibt es fast nicht mehr. Existieren noch Klischeeträger in Bayern? Wahrscheinlich schon. Das Wort Klischee hat eine komplizierte Geschichte. Historische Figuren von König Ludwig II. Bis Franz Josef Strauß sind nicht zuletzt auch Klischeefiguren. Ist es ein Klischee, dass sich die Bayern in der Geschichte immer rechtzeitig und opportunistisch dem Sieger angeschlossen haben? Mal Preußen, mal Napoleon, mal Österreich. Ich bin da vorsichtig, weil ich kein Kontinuum sehe. Natürlich haben bayerische Fürsten kalkuliert, sind taktisch vorgegangen. Aber ist das jetzt bayerisch oder doch eher allgemein menschlich? König Ludwig II. War wirklich kein Freund des Krieges gegen die Franzosen in den 1870er Jahren. Er wollte keinen deutschen Kaiser und kein deutsches Kaiserreich. Aber nach der Schlacht bei Königgrätz 1866 sah er sich dazu gezwungen, all die ihm widerstrebenden Dinge anzuerkennen. Hätten die Bayern und Österreicher die Schlacht nicht gegen Preußen verloren, wäre wahrscheinlich der gesamte Geschichtsverlauf anders gewesen. Vielleicht wird die Bedeutung dieser Schlacht unterschätzt. Danach hat sich Bayern jedenfalls unverbrüchlich an Preußen gebunden. Ja, aber sie hatten den Krieg verloren. Und dann wurde Österreich aus dem Deutschen Reich ausgeschlossen, was eigentlich ein ziemlich irrer Vorgang war. Aber wie gesagt, nicht nur Bayern können sich opportunistisch verhalten. Als Machtmenschen sind die bayerischen Könige gleichwohl nie aufgefallen. Woran liegt das? Das ist schon richtig. Die Wittelsbacher haben in der Bevölkerung meist einen guten Stand gehabt. Sie waren offenbar umgänglicher als andere Herrscher. Vielleicht förderte das auch die Identifikation mit dem Land. Historisch finde ich es jedenfalls hochinteressant, dass man in der Weimarer Republik noch Prinz Ruprecht von Bayern gegen Hitler aufstellen wollte. Vielleicht hätten die Monarchisten den Faschisten genug Stimmen gekostet. Und das Landesbewusstsein der Bayern ist so ausgeprägt, dass mir mal ein bayerischer Oppositionsführer sagte, wenn sich die bayerische SPD nicht SPD genannt hätte, sondern SPB, also Sozialdemokratische Partei Bayerns, dann wäre sie wohl beliebter. Aber so haftet an ihr der Geruch von Berlin. Würden Sie sagen, dass die Bayern eine besonders innige Haltung zu ihrer Obrigkeit pflegen? Es gibt den Satz, der Bayer liebt die Anarchie, aber mit einem starken Anarchen an der Spitze. Der Wunsch, einem Leithammel mit einer Glocke zu folgen, scheint in manchen Nationen stärker, in anderen schwächer zu sein. Vielleicht haben die Bayern diesen Wunsch stärker als die Holsteiner. Vielleicht spielt aber auch die Religion eine nicht unwichtige Rolle. Letztlich existieren in Europa drei Nationen, eine evangelische, eine katholische und eine orthodoxe. Und das katholische Element ist in Altbayern, wo ich lebe, bis heute vorhanden. Über die Jahrhunderte hat die katholische Erziehung zu eigenen Ausdrucksformen geführt. So hätte es den bayerischen Barock sicher nicht gegeben, wenn sich zuvor der Protestantismus im bayerischen Süden durchgesetzt hätte. Auch die öffentlichen Prozessionen sind das Gegenteil eines nach innen gekehrten pietistischen Schamgefühls. Man kann das katholische Element ebenso im Umgang mit Alkohol erkennen, in der italienisch geprägten Ästhetik, im Theater und überhaupt im Auftreten. Je südlicher, desto theatralischer. Fun Facts: Weiß-Blaue. Von geklauten Maibäumen, ausgedachten Grenzen und Traditionen. Maibaumklau. Belohnter Diebstahl. Vorsicht ist in den letzten Tagen des Aprils nachts auf den Straßen Bayerns geboten. Da kann es schon mal passieren, dass ein Anhänger mit Diebesgut den Weg kreuzt. Geladen ist ein Baumstamm. Es ist der weiß-blaue Maibaum, der zum 1. Mai in bayerischen Orten mit Muskelkraft aufgestellt wird. Ganze Vereine widmen sich der Aufgabe, den Nachbarorten ihre Maibäume abzuluxen. Dieser Diebstahl gilt als Kavaliersdelikt und das Raubgut kann im Tausch gegen Bier und eine Brotzeit wieder ausgelöst werden. Rekord Volksfest. Oktoberfest im September. Das größte Volksfest der Welt geht auf ein Pferderennen zurück, das anlässlich der Hochzeit von Kronprinz Ludwig von Bayern und Prinzessin Therese im Oktober 1810 in München stattfand. Die Veranstaltung wurde wiederholt und entwickelte sich über die Jahre zu einer Kirmes mit Fahrgeschäften und Bierzelten. Um die letzten Sonnenstunden des Spätsommers zu nutzen und nicht in einen bayerischen Herbstschneesturm zu geraten, beginnt das Fest seit 1872 im September und endet am 1. Oktoberwochenende. Lederhose. Mode statt Tradition. Die Lederhose ist neben dem Dirndl der Modetrend auf dem Oktoberfest schlechthin. Allerdings erst seit Ende des 20. Jahrhunderts. Dass sich die Burschen in ein ledernes Beinkleid werfen, ist gar nicht so traditionell. Die einfache Landbevölkerung konnte sich das teure Leder einst kaum leisten und erst König Ludwig II. Setzte sich für eine romantisierte Tracht ein, um das bayerische Volk zu einen. Lange Zeit galten kurze Lederhosen als verpönt. Erst die Nationalsozialisten stilisierten sie zur gesamtdeutschen Tracht. Wahrheiten, die gar keine sind. Von Katharina Behmer. Ein Liter Bier. Die Maß aller Dinge. Böse Zungen behaupten, dass sich die Bayern für das Maß aller Dinge halten. Tatsächlich war der gleichnamige Bierkrug, in Bayern und Schwaben Maßkrug, andernorts Maßkrug, einst eine Maßeinheit. 1,069 Liter, später auf einen Liter geeicht. In bayerischen Wirtschaften lässt sich beobachten, wie das Bier nach dem Anstoßen noch einmal kurz auf dem Tisch abgesetzt wird. Soll das Absetzen alle im Raum grüßen? Oder den Feinden wieder entprosten? Vielleicht diente es dazu, Bier abzustreifen oder einen Zinndeckel hochzuklappen. Weißwurst-Äquator. Grenze der Zivilisation. Es gibt eine Grenze, die Bayern von der Restwelt trennt, der Weißwurst-Äquator. Diese fiktive Linie wird scherzhaft herangezogen, um sich nach Norden abzugrenzen, etwa Altbayern von Franken. Deshalb dient oft die Donau als Maßgeber. Immerhin endete dort schon vor 2000 Jahren die Zivilisation des Römischen Reiches. Die Bayern nördlich der Donau sehen hingegen lieber den Main als Grenze. Bayern und die Weißwurst als letzte Bastion der Zivilisation? Das ist freilich alles Schmarrn. Äquator ist das lateinische Wort für Gleichmacher. Sie hörten Geschichte Porträt Bayern. Fürsten, Rebellen und ein Märchenkönig. Gelesen von Clemens Benke für Saga Egmont.